Es gibt auch eine Fake Queen. Sind wir alle hergeritten von weit her, ja, wer reitet so spät die Nacht ein Kind? Es sind die Weltraumaffen mit ihren Artikeln. Und ihrer psychopolitischen Bewegung. Genau. Mhm. Oh je. Sind ja. Wir jetzt schon psychopolitisch? Ja, wir sind psychopolitisch. So weit ist es schon gekommen. Ist als Krypto, oder? Pseudo-psychopolitisch. Hate-Spechte sind wir hier. Ja. Wenn wir noch weiter die Republika gucken, guckt die Republika hoffentlich auch bald uns. Ja. Aber ja, obwohl, da muss man ja sagen, ich habe ja mal mit dem Herrn Häusler, dem Chef da, einen DM-Austausch gehabt und der kannte uns. Also der wusste, was wir machen. Oh, der hat dann reagiert, ach, ihr seid das. Oh nein. Nee, eigentlich hatte ich ihn ja darauf angesprochen, dass es auf der Veranstaltung halt nie Gegenrede gibt und so. Und er meinte, er sei sich der Sache auch bewusst und sie wollten da auch was ändern. Und das war das Letzte, was ich hier von ihm gehört habe. Ja, hast recht. Okay, tschüss. Leider nicht geklappt. Also, jetzt wissen alle, warum wir dauernd Republika gucken. Wir wollen uns quasi an die anbiedern. Genau. Oh Gott. Talk da bekommen und die ganz damit, vielen wir, damit wir dann ein Panel kriegen und ja. dann aber dann ziehen wir vom Leder, das könnt ihr aber glauben hier. Ja. Da ist ein Rammstein-Konzert ein Scheiß gegen. Du hast Kulturmarxismus verbreitet. Du hast. Nein. Ja, ich meine, digitaler Hass ist ja auch genau unser Thema. Ja, auch gegen die Demokratie. Genau. Also. Zu sein oder? Nee, aber viele von den Sachen, die wir kritisieren, sind ja im Endeffekt gegen die Demokratie gerichtet. Dieser ganze Quotenkram, Genderkram. Warum ist da Renate Künast? Weil die auch ein Opfer von Hass im Netz geworden ist. Die darf leider freie Laufen laufen. Das kann man ja nicht verbieten. Nein. Hat sie auch 200 Euro fürs Ticket gezahlt? Ich nehme nicht an. Ja, gut, ab geht's, dann los, komm. Guten Tag, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich stelle kurz die Runde vor. Frau Renate Künast, Politikerin, Juristin, seit mehreren Jahrzehnten bei den Grünen, in verschiedenen Funktionen, unter anderem Bundesvorsitzende der Grünen, Bundesministerin für Verbraucherschutz und Landwirtschaft, AD, Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, Mitglied des Bundestages und eine der das ersten... Das macht so alt. Nein, das macht gar nicht alt. Und eine, muss man dazu sagen, eine der ersten, die am meisten Hass vom Hate Speech betroffen wurde und daraufhin das Buch veröffentlicht hat, Hass ist keine Meinung. Dann haben wir Philipp Kreisel, hallo, Datenanalyst, analysiert Social Media Daten, das tut er unter anderem ehrenamtlich für die Gruppe Ich bin hier. Dort analysiert er Facebook-Daten mit dem Schwerpunkt Hate Speech. Er arbeitet an der Studie Hass auf Knopfdruck, womit er die Manipulation der deutschen Facebook-Kommentare durch extremistische Akteure und Gruppen nachgewiesen hat. Und dann haben wir Sina Lauben. Das ist doch, der hat das nachgewiesen. Mhm. Ja. Also der hat ganz klar nachgewiesen, wie und in welchem Maße irgendwer irgendwo wen extremisiert hat, oder was? Und Renate Künast ist Patient Zero. Okay, cool. Das finde ich auch sehr lustig, ja. Als die betroffen war. Vor allem als Datenanalyst, also da gehört noch mehr dazu. Du brauchst Psychologiestudium etc., also Terrorismusexperte musst du sein. Da musst du ziemlich viel wissen und studiert haben, um wirklich irgendeine Einschätzung, irgendwas machen zu können. Da reicht es nicht mal, nur ein paar Daten zu analysieren, um irgendwie beweisen zu können, dass irgendwer sich radikalisiert. Also ich wusste auch gar nicht, dass Renate Künast einen Bart hat. Also so wie die da sitzen, weißt du, die haben es nicht mal geschafft, sich in der richtigen Reihenfolge hinzusetzen, damit das mit den Namen auf der Folie passt. So. Stimmt. Das ist auch traurig, Mann. Das ist Hass jetzt gerade, das ist schlimm. Ja, ich erinnere noch mal daran, dass Frau Künast ja mal im Bundestag gesagt hat, dass ja dieses ganze Hate Speech-Problem gar nicht so sehr das Problem für die Politiker ist, sondern mehr für die Leute da draußen. Hat sie dann noch behauptet? Sie hat doch auch gesagt, es reicht ja nicht, dass nur die strafrechtlich relevanten Sachen verfolgt werden. Ne? Solche Zitate kriegen wir aber, glaube ich, auch noch. Also. Vielleicht kann uns der Datenanalyst die Zitate bringen. Ja, ich werde im Hinterkopf behalten, dass sie Juristin ist. Stein von den neuen deutschen Medien machen. Sie ist dort für die No-Hate-Speech-Kampagne mitverantwortlich und die Kampagne gegen Hass im Netz empowert vor allem Betroffene. Herzlich willkommen und wir legen vor allem die Täter. Ja, vor allem empowert die Betroffenen. Wir erinnern uns alle an die Website mit den coolen Memes, die man da runterladen konnte, um den Hatern zu zeigen. Ja. Moment, wie ist das denn mit Machtverhältnissen in unserer tollen Gesellschaft? Das wird ja alles kritisiert, ne? Und wenn eine Gruppe empowered wird, dann hat sie ja Macht. Das bedeutet ja, man müsste diese Gruppe dann auch kritisieren können, oder? Ich meine, wie lange wollen wir warten, bis eine Minderheit, die empowered wird, zu einer Mehrheit wird, die schon empowered ist? Und wann können wir ihr diese Power streitig machen? Empowered natürlich, aber nicht als Macht verstehen, als Machtgewinn, sondern eher so als Kraftgewinn oder so. So lustig, Alter. Wir haben keine Ahnung, was sie reden. Jetzt ja, schon. Also ich meine, das Wort Homonormativität gibt es ja. Also die Dominanz von Schwulen in der Schwulenbewegung, in der LGBTQ-Bewegung. Also die Homonormativität. Wie kommst du da jetzt drauf? Aber steht das? Ja, von Minderheiten, von der Empowerung, wie OPEX meint. Okay, ja, ich denke vor allen Dingen bei der Grinse-Tante da vor allem an diese super tollen, schlauen Sprüche, die immer aus dem Twitter-Account rauskommen, die dann von solchen Leuten irgendwie geschrieben werden. Mit Kommentargold und opfern sie hier nicht so rum und solchen Sprüchen. Grünast, ne? Ja, hallo auch von meiner Seite. Das Mikro ist an, super. Ja, was kann ich noch zu mir sagen? Joanna hat schon gesagt, ich arbeite beim No Hate Speech Movement. Ich mache das Projektmanagement. Das ist eine Bewegung, um Menschen zu empowern, gegen Hass im Netz aktiv zu werden. Wir sind seit 2016 in Deutschland aktiv und auf europäischer Ebene schon seit 2012, 2013. Ich glaube, das reicht. Wir haben nicht so viel Zeit. Ganz kurz zu dem, was Philipp und ich eigentlich gemacht haben das letzte Jahr oder was hauptsächlich Philipp gemacht hat das letzte Jahr. Wir haben Kampagnen analysiert im Netz, koordinierte Online-Kampagnen, die man vielleicht auch als Shitstorms bezeichnen kann, wo wir noch nicht ganz sicher sind, ob wir das Shitstorm nennen wollen. Und genau, Philipp hat da die Daten analysiert, hat geguckt, wer ist eigentlich aktiv, was sind die Täter. Ich habe eher die Betroffenenperspektive gemacht und habe geguckt, was hat Betroffenen geholfen, wie haben sich Betroffene gefühlt und was haben Betroffene überhaupt abbekommen. Und was man von Anfang an eigentlich sagen muss, die ganzen Kampagnen gingen von rechts aus. Ich glaube, es ist für viele hier drin nicht überraschend, dass es von rechts kam. Ja. Von links gab es nie irgendwelche Kampagnen im Internet, schon gar nicht organisiert, Team Gina, Lisa. Überhaupt nicht organisiert, aussichtslos, ja. Aussichtslos. Gar nicht organisiert, Hashtag Aufschrei. Nein. Die sich dann normalerweise an Themen oder sowas auf oder an Schlagwörtern oder so. Auch bekannt als ausnahmslos. Auch gar nicht organisiert, Jan Böhmermann und so, ne? Nee. Gar nicht organisiert, ne? Nö. Und Hass. Aber die machen das ja für die Guten, OPEX. Also, willst du mir sagen, dass sie gerade gesagt hat, dass Reconquista Internet von Rechten gemacht wurde und Reconquista Internet auch von Rechten gemacht wurde? Ist Jan Böhmermann und alle seine Unterstützer auch alles Rechte? Ich hatte auch schon immer so einen Verdacht bei dem Böhmermann. Ja, das ist wie mit diesem Karikaturisten, diesem Rute, ne? Da sagen ja die Leute auch, der sei rechts. Ja, der hat ja auch ein R im Namen. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Also. Aber das muss schon sehr angenehm sein, wenn du so ein rein monisches Schwarz-Weiß-Weltbild denken hast. Die kamen alle, wie ihr seht, von rechts. Es gibt nichts von links übers ganze Jahr, was man hätte analysieren können. Gar nichts. Weil, ich keine Ahnung, kannst du eine Pfeife rauchen. Also. Wer sind Sibel Schick oder Jagobi Farah? Diese Namen sagen mir nichts. Zurek, nie gehört. Wir haben uns das tatsächlich nicht ausgesucht, sondern hätten natürlich auch jede andere Richtung genommen. Wir müssen Humor wieder ernster nehmen. Hätte, hätte, Hasswortkette, Alter. Was willst du, Mann? Hätte, hätte, Kausalkette in dem Fall. Hätte, hätte, hätte die Fresse. Vor allem, wenn ich das jetzt wieder auf den TESAT, den ich ja so oft erwähne, runterbreche, also von Europol den TESAT, da ist Linksextremismus weitaus mehr verbreitet wie Rechtsextremismus. Da würde ich auch behaupten, dass es weitaus mehr linke Hassrede gibt. Also würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Aber das ist auch wieder nur Europol-Daten. Also die, auf die kann man sich nicht verlassen. Polizei sind alles Faschos, das weiß man ja. Aber wie man vielleicht an der Grafik ganz kurz sehen kann, ja, es sind halt einfach die meisten Hasspostings auf der rechten Seite. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwem was andichten wollen, sondern es ist statistisch so belegt. Und so wenig. Weil die spielen doch auch mit der Unwissenheit oder mit dem nicht nachdenken wollen der Leute da draußen. Das ist statistisch von uns so belegt. Ja. Ah. Jetzt kommen aber auf einmal nur die Strafrechtlichen, oder was? Die Polizei dich. Aha. Digitalas, das sind Quatsch, ne? Okay, PMK links 122, PMK rechts 1681. Kann man natürlich relativ einfach erklären, damit dass halt die Polizei sich keinen Kopf macht, wenn die Antifa zu Gewalt aufruft oder so. Das ist ja normal. Ich bin gerade auf der Seite von No Hate Speech drauf und das ist ein Projekt von den neuen deutschen Mediamachern, ja. Initiiert von Council of Europe, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben entstanden. So, ja. Co-Förderinnen sind Leute von Twitter, also oder Twitter selbst, das ist hier nicht ganz klar, ist einfach nur Twitter-Logo aufgelistet, Facebook Deutschland, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bukerius. So. Das ist auch wieder geil. Was hat denn die Migrationsministerin da zu tun? Also in einem ordentlichen Rechtsstaat würde man sagen, wir schützen alle Leute gleich vor Hasspostings, oder ja, halt nicht. Das Wort hat doch schon Recht im Namen, okay, rechts, okay, so, wir leben in einem Rechtsstaat, deswegen haben wir ein Problem mit rechts, okay, wenn wir in einem Linksstaat leben würden, hätten wir ein Problem mit links, komm. Ist doch klar. Alter, uff. Muss man wissen. Wenig vielfältig die Ecke ist, aus der Hass kommt, umso vielfältiger sind eigentlich die Menschen, die betroffen sind. Wir haben Kampagnen analysiert von Politikerinnen, Politikern aus allen politischen Parteien, logisch, haben zivilgesellschaftliche Organisationen analysiert, haben Medienhäuser angeguckt. Also es kommt wirklich aus jeder Richtung. Man kann nicht sagen, es sind alles diese links-grün Versifften, wie so gerne heißt, sondern es kommt wirklich, also es sind wirklich super viele verschiedene Menschen einfach betroffen. Und genau, was wir eben gemacht haben, wir haben Fragen gestellt, wir haben geguckt, okay, was kriegt ihr eigentlich alles ab? Und was etwas schockierend war, ist, dass 100% gesagt haben, dass sie beleidigt werden. Ja, da haben sie den AfD-Abgeordneten einen Fragebogen geschickt und gesagt, na, wer beleidigt euch denn? Ne? Ja. Zufällig waren das alles nur Rechte. Gesagt, dass sie beleidigt sind. Jeder ist beleidigt. Wird online nicht beleidigt. Jeder wird online beleidigt, dauernd. Ja, vor allem, das ist meine Zahl, die stimmt. 100% aller Leute werden online beleidigt. Ja, das ist so. Ja, sicher. Und vor allem, das ist doch auch voll progressiv. Also früher hat man sich gegenseitig den Schädel eingeschlagen, jetzt wirft man sich dreckige Worte an den Kopf. Wow. Also das ist ja ein guter Fortschritt doch, ne? Ja, also dafür, dass wir mal Affen waren, die wegen Statusverletzungen direkt gegeneinander sich den Kopf eingeschlagen haben, ist das eigentlich ziemlich, also da können wir uns auf die Schulter klopfen. Aber Moment mal, ich krieg schon hier wieder Probleme. Beleidigungen und Schadenswünsche, beide 100%. Das heißt, alle Leute haben immer geschrieben, du Arschloch, ich hoffe, dein Haus brennt ab. Und niemand hat einfach nur geschrieben, du Arschloch, oder ich hoffe, dein Haus brennt ab. Oder wie muss ich das verstehen? Nee, ich das ist nicht mal mein Problem damit, okay? Du hast schon recht, das ist alles nicht klar. Was ist das für ein Graph, okay? Das zweite Ding ist, das ist vom Staat finanzierte Initiative und die haben es nicht hinbekommen, Schadenswünsche auf eine Zeile zu klatschen. Aber ich verstehe diese Wortkampagne gar nicht so richtig. Ja. Das ging doch nur um irgendwelche Leute, die irgendwelchen Bullshit gelabert haben und dann haben sie Kontra gekriegt, oder nicht? Ja, aber das ist doch keine Kampagne dann. Doch, das ist aber doch ein ganz wichtiger Pfeiler der Ideologie dieser Leute, dass hinter jedem Shitstorm nicht irgendwie so dieses Hive-Mind steht, wo einer anfängt und sagt, guck mal, was die Sibyl hier wieder Dämliches geschrieben hat. Und dann kommt der Nächste und der Übernächste und die sammeln sich dann da, um zu gucken, was die Sibyl wieder Dummes geschrieben hat. Sondern die glauben ja, es gibt irgendwo einen Führerbunker, da sitzt dann einer und macht hier so alle Hasstruppen. Sibyl Schick hat einen Tweet abgesetzt. Jetzt sofort antworten. Das ist ja deren großes Narrativ. Es sei da irgendwo eine unsichtbare Organisation im Hintergrund, die diesen ganzen Hass kanalisiert. Meinst du eine kleine internationale Clique? Nee. Hier von der Seite von No Hate Speech steht da, wer sind die Hater? Fragezeichen. Untersuchungen über Hater sagen, solche Menschen sind gefühlskalt, selbstgerecht und selbstsüchtig. Gegen den Hass muss man das hört sich an wie aus der Bravo. Ja. Das hört sich an wie aus der Bravo, Alter. Das hört sich an wie ein Social Justice Warrior für mich. Gegen den Hass muss man etwas tun, sonst werden die Hater mehr. Die Hater wollen stören. Die Hater waren gespannt auf die Reaktionen. Was viele alleine vor dem Computer vergessen, es schauen immer jede Menge Menschen zu. Ein wichtiges Gegenmittel gegen Hasssprech ist, Menschen zu zeigen, dass man den Hass unerträglich findet. Oh ja, das zeigt mir jetzt. Weißt du, ich will eine Reaktion von dir. Ich störe dich so lange, bis du aufschreist und dich genervt fühlst und dann beleidigt weggehst. Danke, du hast mir gezeigt genau, was ich wollte. Super, jetzt mache ich weiter. Danke. Ja, aber gerade wenn man zeigt, dass einem das trifft und verletzt und einem wehtut, wenn man wirklich einen Arschloch am anderen Ende hat, dann ist das doch für den genau das, was er haben will. Ja, schon. Du, ich fühle mich jetzt ein bisschen von dir erniedrigt. Man könnte meinen, die Tipps hier führen dann eher dazu, dass man noch mehr Ärger bekommt. Vielleicht, um halt die Zuschüsse zu sichern für Philipp, Johanna und Sina. Oh je, ich habe gerade nicht gemerkt, nicht wissentlich, habe ich gerade den Abschnitt auf leichte Sprache vorgelesen, weil sie ja leichte Sprache hier haben. Und es hat sich genauso angehört, wie sie jetzt gerade im Vortrag redet. Tut mir leid, wirklich, Mann. Das ist wirklich so formuliert, dass selbst die Leute, die keine Lesekompetenzen haben, irgendwie das verstehen können. Gibt es eigentlich auch leichte Hasssprache? Leichte Hasssprache, ja. Nicht immer die Streamtitel hier einfach so rausballern. Die sind wertvoll. Dass 100% gesagt haben, dass ihnen Schaden gewünscht wurde, dass fast die Hälfte Vergewaltigungswünsche bekommen hat, mehr als die Hälfte hat Todeswünsche und Morddrohungen bekommen. Also es ist nicht nur, wir sind alle zu sensibel und es kommen ein paar kritische Kommentare, sondern es geht wirklich um Hass, es geht wirklich um Todeswünsche, es geht um Todesdrohungen, es geht so weit, dass die Polizei eingeschalten wird, dass Büros überwacht werden müssen, dass die Polizei in Büroräume kommen muss, weil irgendwelche rechten Gruppen oder rechte Einzelmenschen, Einzelpersonen in die Büros reingehen. Es ist nicht einfach nur ein Kommentar im Netz, sondern es zeigt sich wirklich, dass es auch Offline-Konsequenzen gibt. Wir hatten mit Betroffenen geredet, die gesagt haben, von Leuten, denen schon irgendwie alles untersagt wurde im Netz, ne? Denen, die schon nicht mehr reden dürfen frei oder die schon alles gelöscht wurde und so weiter, die kommen dann vielleicht mal persönlich vorbei, das habt ihr dann davon, ne? Guck mal, im April letzten Jahres hat irgendein Typ diese Webseite da, die ich habe, irgendwie gesehen und sich das so zurechtgelegt, dass ich irgendwie Holocaust-Leugner sei, was ich nicht bin und was auch auf der Seite gar nicht steht. Und der hat mir dann Heidelberg-Verbot erteilt, okay? Leute haben das im Internet ausgelacht gehabt, indem er es dann immer zu Halloween nochmal versucht hat. Der hat mir dann gesagt, dass er sich mit einem Kumpel treffen wird und mit mir sich auf dem Bahnhof treffen will, damit er sich mit mir prügeln kann, ja? Ich war da, er war nicht da. Ja, und dann saß er vor der Disco und hat gewartet, bis ich rauskomme. So, so entsteht dieser Hass, okay? Der hat sich selbst protokolliert, wie er alle diese Scheiße redet. Ja, und im Endeffekt ist daraus eine riesige Lolkau geworden. So geht man damit um, okay? Ja. Aber nicht alles kann man so lustig drauf spielen. Also so, ich meine, Heidelberg-Verbot allein ist so richtig skurril. Das will man einfach verarschen. Da kann man nicht anders als drüber zu lachen, wie absurd das ist. Ja, ist aber besonders da schon, weißt du, wenn du eine Drohung kriegst, ja, ignorier sie einfach, Mann. Ja. So, was soll das denn? Meine Fresse, Alter. Ja, auch nochmal zu diesem Vorbeikommen. Also, es gab ja da mal irgendwie, ja, irgendwelche Leute sind, war das bei der Amadeus Hundestiftung oder was bei denen? Aber irgendwo sind irgendwelche Leute halt hingegangen, so. Aber Aber das war's dann auch, ne? Also, das, da ist nichts passiert. Die wollten denen da irgendwelche Fragen stellen, vielleicht wollten sie es auch irgendwie bloßstellen oder so, aber das war's dann auch. Also, das ist so tun, als wäre das jetzt so eine riesen Bedrohung. Ja, aber Lübcke. Ja. Mir haben schon mal Leute gesagt gehabt, dass ich durch die Straße von Heidelberg gezerrt werden sollte mit einem Auto, okay, für das, was ich im Internet mache, ja. Und dabei sitze ich einfach nur da und gebe Leuten eine Möglichkeit, sich kundzutun, so das zu schreiben, was sie niemandem sagen würden, so cool, ja. Das ist das wert jetzt sofort. Ja, das ist aber halt auch wieder, das ist ja auch einer von den Zaubertricks von ihnen. Sie machen halt aus Internet Geschrei und Gekasper machen sie halt echte veritable Todesdrohungen. Ja? Also wenn jemand sagt, fall tot um, du gehst mir auf den Sack, dann ist das eine Todesdrohung. Ja klar. Ja, natürlich. Und das ist ja nicht, das bildet sich ja nicht gegenseitig ab. Also nicht mal ein Promill der Leute, die sowas schreiben, würden ja im Entferntesten auch nur daran denken, das in irgendeiner Art tätlich umzusetzen. Weißt du, wenn ich irgendwie sagen würde, dass die Leute irgendwie sich gegen mich verschwören und mir was Böses wollen, dann wäre ich entweder für verrückt befunden oder ich müsste mich mal irgendwie mit der Frage beschäftigen, was mache ich eigentlich, damit Leute überhaupt auf mich aufmerksam werden. Das ist nicht so, dass diese Menschen hier alle existieren und plötzlich manifestiert sich der Hass. So, das ist nicht, wie es funktioniert. Ja, aber du weißt doch, die möchten gerne in der Lage sein, ihre Gegner Nazis und Schweine zu nennen, aber die sollen dann aber bitte nichts in der Richtung sagen. Klar, ja, weißt du, der Hass ist so groß, aber diese Leute haben es nicht geschafft, sich zusammen zu organisieren, um diese Vorstellung jetzt zu stürmen und irgendwie die Leute auf der Bühne zu verkloppen, weißt du? So das meine ich, weißt du, wenn der Hass wirklich so groß ist, wo sind da die Folgen, außer im Internet, weißt du? So kriegst halt einen Brief irgendwie, kriegst eine Bombendrohung höchstenfalls, ja, okay, ist halt scheiße, ja, verstehe ich, aber muss man das jetzt wirklich irgendwie groß analysieren? Ist das jetzt wirklich so ein Phänomen? Nein. Vor allem der Sprung, den sie auch schaffen von Real Life, von Kommentar zu Real Life, da hätte ich gerne Statistik gesehen, wie hoch die Prozentzahl, Promillanzahl ist der Fälle, die wirklich eskaliert ins echte Leben. Also, du, Alter, ich habe Promille in Intus, Alter, da kann ich dir sagen, Alter. Ja, und ich muss auch sagen, eine Bombendrohung würde ich schon ernst nehmen. Ich glaube, da bist du gerade ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Oder? Nee, da habe ich gesagt, das wäre ja verständlich, weißt du? So da wäre es nachvollziehbar. Aber, weißt du, so im Internet einen Tweet eingeschickt zu bekommen, eine lange Nachricht auf Facebook davon, wie man die Person gar nicht hasst, gar nicht ausstehen kann, ja? So, okay, das ist eine Sache. Weißt du, das meine ich eher, so das, was Abel auch nochmal jetzt gesagt hat. So. Ja, einige Dinge waren ja auch strafrechtlich da relevant. Wenn du sagst, irgendwie, ich komme vorbei, ich leite eine sich auf oder sowas, das ist eben auch nicht in Ordnung. Da soll der Ärger für kriegen, ne? So. Ja, klar, okay, verständlich, ja, aber weißt du, das zusammenzustellen auf dieselbe Ebene, ja, das ist halt das Seltsame, so, weil wem ist denn dadurch geholfen? So. 20 bis 30 Anzeigen stellen müssen und das sind nur Anzeigen von Dingen, die im Briefkasten landen, die im E-Mail-Postfach landen und da ist noch nicht mal drin, wenn über Twitter, über Facebook eine Todesdrohung kommt. Also 20 bis 30 Anzeigen pro Woche finde ich relativ viel und wir arbeiten beim No Hate Speech Movement, wir kriegen auch viel Hass ab und wir stellen weniger Anzeige in der Woche. Genau. Was habe ich noch gemacht? Genau. Was ich auch gezeigt habe. Und zwar, vorhin wurde ja auch eine Statistik gezeigt, dass die größte Anzahl der polizeilich registrierten Hasspostings der PMK rechts zuzuordnen sind. Von 2270 registrierten Hasspostings sind 1681 PMK rechts zuzuordnen. Und das erklärt sich halt daraus, wie du es gerade gesagt hast, ja, es gibt manche Leute, die stellen 20, 30 Anzeigen pro Tag. Wenn da halt so konzertiert Aktionen gefahren werden, um Anzeigen zu erstellen, ist es klar, dass da mehr strafrechtlich Relevantes gefunden wird, wenn da aktiv nach solchen Leuten gesucht wird. Deswegen fällt es denen hier auch leicht, einfach zu argumentieren, so, ja, nicht wir haben danach gesucht, sondern die Polizei hat das festgestellt. Nur, dass das klar ist. Ja, man könnte ja alle Polizei zahlen, aber die Zahlen kommen durch deren Aktionen ja erst zustande. Ich habe auch schon überlegt, wie wäre das denn, wenn jetzt jeder rausgeht und ich habe hier zum Beispiel immer diese netten Graffitis, da steht dann Antifa-Area. Das ist halt Sachbeschädigung, so ein Graffiti, damit halt Straftatbestand, damit hier können wir es anzeigen. Wenn jeder von uns irgendwie, der die Antifa nicht mag, rausgeht und drei von diesen Dingern fotografiert und die alle anzeigt, dann haben wir nächstes Jahr ein anderes Bild. Also es wäre ganz einfach, diese Zahlen, wenn du genug Leute mobilisieren kannst, auch zu manipulieren in jede Richtung. Und die hier kriegen auch noch Geld vom Staat dafür, dass sie das in eine gewisse Richtung manipulieren. Ja, ich meine, die kriegen Geld vom Staat dafür und die haben halt auch die rechtliche Absicherung, Aufrufe zu solchen Kampagnen starten zu können. Ne? Also ich würde das hier nicht unbedingt machen. Jeder soll einfach das tun, was er selbst für richtig hält. Das ist, dass zwar rund 50% der Menschen, die betroffen waren, Sachen zur Anzeige gebracht haben. Gleichzeitig sagen aber viele der Betroffenen, dass sie nicht so richtig sicher sind, ob es was bringt, bei der Polizei Dinge zur Anzeige zu bringen, weil man einfach viele oder häufig die Rückmeldung bekommt, dass Täterinnen und Täter nicht ermittelbar sind und. Und ich glaube, wer gestern schon bei dem Panel war mit Ich bin hier und Nicole Diekmann, hat auch gesehen, dass viele Betroffene noch gar nicht wissen, dass man Dinge im Netz auch zur Anzeige bringen kann, was, glaube ich, auch ein relativ großes Problem ist. Aber wir haben natürlich auch Für beides gibt es genau einen Schuldigen und das ist die Person, die keine Anzeige stellt, weil sie zu doof ist, sich zu informieren oder weil sie ihrem Gefühl, die Polizei könne da eh nichts machen, weiter traut als dem Versuch. Entschuldigung, das hat nichts mit irgendeiner Struktur zu tun, sondern mit der eigenen Persönlichkeit, wenn man das nicht macht. Zum Beispiel haben Betroffene Hasskommentare, Drohungen, Vergewaltigungswünsche zur Anzeige gebracht und dann wurde unter anderem ein Mitglied von der Identitären Bewegung zu 3.700 € verurteilt, was ich, ja, also ich habe nicht einfach 3.700 € auf meinem Konto, die ich mal so rausgeben kann, weil ich einen Hasskommentar geschrieben habe. Und so viel aus der betroffenen Perspektive, wir reden da gleich noch länger drüber, also, ich glaube, es ist aber auch ganz spannend zu sehen. Mal wie krass, wie krank, das ist ja schon borderline pathologisch einfach, wie sie denkt, weißt du? So das Ding von Sprache sorgt für Betroffene, sie aber selbst redet dann zusätzlich davon, dass man das irgendwie zur Anzeige bringen sollte, dann von einem Fall, in dem jemand 3.000 € bezahlt hat und davon, dass sie ja nicht 3.000 € rumliegen hat, alles das mit so einem Grinsen im Gesicht von wegen, ja, ha, da wird er sich wohl überlegen, was der da für Worte postet, ne? So, also, so Sprache zu lesen auf einer öffentlichen Plattform ist Betroffenheit, aber 3.000 € zu zahlen ist nicht irgendwie Betroffenheit. Das ist vollkommen okay. So, was ist denn das, Alter? Wie krank muss die sein? Meine Fresse. Und so jemand ist Blockwart. So jemand entscheidet, liebe Zuschauer, was ihr sehen dürft und was nicht. Weißt du, es ist doch nicht möglich, Mann. Alter. Naja, entscheiden kann die das glücklicherweise noch nicht. Ja, aber das heißt nicht, dass sie sich da schon irgendwie so in der Position sieht, weißt du, und es nicht ist. Weißt du, sie ist absolut nicht qualifiziert für ihre Stelle. Och, ekelhaft. Sehen, was Philipp überhaupt gemacht hat und wie er das Ganze analysiert hat. Deshalb übergebe ich. Ganz kurze Nachfrage, was hilft den Betroffenen? Habt ihr das auch untersucht? Das haben wir auch untersucht. Wir hatten Gespräche geführt, wir haben einen Fragebogen gemacht. Was viele Betroffene gesagt haben, was wir auch schon seit 2016 immer wieder sagen, ist, es hilft, wenn andere sich solidarisch erklären. Wenn andere sagen, okay, ihr seid nicht alleine, ihr müsst nicht damit alleine klarkommen, wir sind auch hier und können euch helfen. Und es muss nicht über einen öffentlichen Kommentar, über einen öffentlichen Tweet sein, sondern es reicht auch häufig in privaten Nachrichten. Ja, und ich glaube, das kann auch jeder von uns leisten tatsächlich. Super, vielen Dank. Ja, top, ne? Also klingt nach voll dem Riesenproblem, für das es eine super einfache Lösung gibt. Vielen Dank, also Zivilcourage. Nee, ich meine, wenn das reicht, wenn dir irgendeiner sagt so, ja, mich gibt's auch. Das ist ja, also. Wow, das ist ja fast so, als sei das ein Anfang für einen Dialog. Jemand sagt etwas, du findest das irritierend, du willst etwas dagegen sagen. Oh wow, das ist ja wirklich schon der erste Schritt. Super Analyse. Klasse. Ich würde sagen, ein Zimmer aufräumen ist schwieriger. Courage auch im Netz. Philipp, deine Analysen galten den Hatern, den Tätern sozusagen, die Hasskampagnen im Netz machen. Wie bist du da vorgegangen und was fandest du heraus? Im Januar letzten Jahres hat Ich bin hier, für die ich die Datenanalysen mache, zusammen mit dem Institute for Strategic Dialogue schon eine Analyse von hunderten Facebook-Kommentarspalten unter Medienseiten durchgeführt. Was ist denn Ich bin und, hier? Wer denkt sich immer diesen bescheuerten Namen aus? Ich bin hier, ich bin da, ich bin mehr, wir sind mehr. Oder also, ich bin hier. Was da rauskam, war, dass nur 5% der dort aktiven Accounts für die Hälfte der Interaktionen mit Hasskommentaren verantwortlich waren. In absoluten Zahlen sind es 5.500 Accounts, die über einen kompletten Monat für die Hälfte der Likes für Hasskommentare verantwortlich waren, auf allen großen Medienseiten. Und ich verwende hier bewusst den Begriff Accounts und nicht User, weil die offizielle Vorgabe ist in rechten Netzwerken, dass man sich bis zu 10 Accounts gleichzeitig erstellt und die dann gleichzeitig steuert. Und was ich dann eben auch noch zuordnen konnte, war, dass man sagen konnte, wer liked Beiträge von Organisationen der neuen Rechten. Und so konnte man dann feststellen, dass viele dieser Accounts von, also Sympathisanten von Inhalten der neuen Rechten sind. Die neue Rechte nennt ihre Strategie Metapolitik. Die funktioniert so, man dringt in die Filterblase der Mitte ein und vertreibt dann mit Beleidigung und Trolling alle normalen User und benutzt dann die den frei werdenden Platz, um dort die eigene Ideologie zu platzieren. Ja, und politisch. Das habe ich schon mal irgendwo anders gehört. Moment mal. Wer macht das noch so? Ja, aber weißt du, wenn es doch funktioniert. Wenn es doch funktioniert, weißt du? Also ich meine, das sind die Methodiken, die alle immer anwenden, die ganze Zeit. Ja, natürlich. Ich habe aber eine Frage hier. Der hat nicht jetzt gesagt, auf welche Kampagne er sich bezieht. Er hat das bis jetzt nur Kampagne genannt, weil er meinte ja, es gäbe eine Vorgabe, dass jeder, der mitmacht, mindestens 10 Accounts erstellen müsse oder sowas. Das hört sich ja schon, schon sehr kampagnenmäßig an, aber über wen redet er jetzt hier? Ist das wieder die Republika Germanica-Sache oder was? Oder redet er über Böhmermann? Da war es ja irgendwie auch AfD so. AfD und AfD nah oder so, glaube ich, meint er. Halt alles, was die so als rechts empfinden. Politiker und Medien sollen diese Meinung dann für die Volksmeinung halten. Ja, aber funktioniert das denn? Vor allen Dingen, warum muss man da Leute vertreiben irgendwie, damit man dann... Das verstehe ich nicht. Wie soll das funktionieren? Das ist pure Projektion der eigenen Taktik, der intersektionalen. Also auf die ich habe den Eindruck bei dieser Klimageschichte zum Beispiel im Moment, ja, dass relativ viele Leute unterwegs sind, die so eine aggressive Verbotsschiene argumentieren, ja, um die Leute, um sozusagen die Grünen zu diskreditieren oder und dann die Leute zur AfD zu treiben oder so. Ich glaube schon, dass es auch ein bisschen eine Masche ist von einigen. Und ich habe auch schon mal versucht, den einen oder anderen zu outen. Da waren die ganz schnell stille, so ungefähr. Also ich glaube, das ist schon auch, das gibt halt solche Maschen, dass sich die Leute irgendwie als die anderen ausgeben und dann eben alles Schlechte vom anderen auch hervorkehren oder so. Also um die dann da wegzutreiben. Ja, das denke ich schon, so False-Flag-Geschichten, aber... Jetzt sagt doch endlich, dass ihr über Arasbacho redet. Aber worum es hier geht, ist auch wirklich eine grundlegende Strategie, dass man die Diskussion in eine gewisse Richtung verändert, indem man die moderaten Stimmen ausblendet und noch auf die extremistischen Seiten eingeht, ja. In dem Fall, die Rechten nehmen den moderaten Leuten von der CDU oder sowas halt die Plattform oder die Aufmerksamkeit weg und die Extremen von der SPD und von den Grünen nehmen den Moderaten von SPD und den Grünen die Aufmerksamkeit weg. Das ist die gleiche Strategie. Guck mal, das ist doch wirklich so eine Doppelmoral. Das ist so schlimm, Mann. So, der Typ hier, der die Arbeit macht für Ich bin hier, ne? Ich bin hier hat auch so ein Tool entwickelt, ja, das heißt Hate Control. Die Aufgabe von diesem Tool ist es, den Nutzern der Betreiber von einer Seite, also halt den Betreiber einer Seite, meine ich, ne, die Kommentarspalte einfach für einen bestimmten Zeitraum einfach zu schließen, damit da niemand was schreiben kann. Okay? So, die haben einfach die Möglichkeit, ein Tool rauszustellen, ja, was jeder schon bei Facebook intern hat, nennt sich Kommentarspalte schließen. Bitte, Alter. Und das ist das, was hier Ich bin hier macht. mit ihrem Hate Control. Da wird einfach nur eine Schließzeit bestimmt für eine Kommentarspalte und dann soll eben ein Shitstorm vermieden werden. Der Content ist immer noch da, der wird immer noch abfotografiert, aufgenommen, gespeichert und weiterverbreitet auf anderen Seiten, wo die Leute trotzdem dasselbe Scheißbild von deinem Scheiß machen können, was du da gepostet hast. Tut mir echt leid, aber die Leute haben keine Ahnung von Internet und wollen irgendwie, keine Ahnung, was ihre Zielgruppe ist, aber an jemanden irgendwas verkaufen. Das ist alles wie so Telemarketing, Mann. Ich sehe das nicht als irgendwas anderes an. Tut mir leid. Alles scheiß Telemarketing. Diese Ergebnisse stießen letztes Jahr auf reges Interesse und deswegen haben wir uns gedacht, wir wiederholen diese gleiche Analyse mit Kampagnen gegen einzelne Facebook-Seiten. Und deswegen habe ich ganz viele Kampagnen ausgewertet gegen einzelne Facebook-Seiten und insgesamt waren es 20 Kampagnen. Und das wichtigste Ergebnis erstmal ist, dass diese Kampagnen extrem stark untereinander vernetzt sind. Und das sieht man hier in dieser Grafik. Also die einzelnen Punkte sind jeweils die Kampagnen und die Linien, die die Punkte verbinden, sind gemeinsame User, die bei beiden Kampagnen quasi sich beteiligt haben. Und man sieht halt, dass sie alle untereinander gemeinsame Accounts aufweisen und untereinander vernetzt sind. Und besonders krass war es bei Malu Dreyer, einer Kampagne gegen Malu Dreyer, da waren 75% der Interaktionen von Accounts, die schon bei irgendeiner anderen Kampagne auch teilgenommen haben. Also die sind extrem eng vernetzt. Über alle Kampagnen hinweg Moment mal. Waren zwei... Also kann ich das nicht auch für jeden Internetkonflikt irgendwie sagen? Was weiß ich, wenn es um Pokémon geht, ja, sind Leute beteiligt, die auch schon an anderen Anime-Diskussionen beteiligt waren. Oder es ist doch auch wieder nur als Wissenschaft aufgeblasene Allgemeinplätze. Ja, und die Visualisierung hier, die ist zwar impressive, aber man kann hier sehr viel reininterpretieren. Man könnte genauso gut reininterpretieren, alle haben die ganze Zeit auf die AfD reingedrescht, weil die AfD ist der größte Punkt in der Mitte. Was heißt überhaupt Kampagne? Hat von AfD-Leuten ja bestimmt öfters mal was abbekommen, klar. Aber die Renate Künast, die schreibt ja auch oft gegen die AfD-Sachen. Also ist hier auf der Grafik nur die eine Richtung dargestellt oder beide Richtungen? Weil ich weiß nicht. Wie beide Richtungen? Ich genauso viel Bashing von der AfD wie gegen die AfD. Erstmal, Chris hat recht, richtig gefragt gehabt, was ist dieses Kampagne? Und das zweite Ding, was mir aufgefallen ist, warum gibt es Renate Künast I und Renate Künast II? Renate Künast die zweite? Das ist die Renate Künast Kampagne 1 und Renate Künast Kampagne 2. Das hat er ja gerade gesagt, aber das ist nicht die Frage. Die Grafik ist total durcheinander irgendwie. Warum steht dann da nicht Kampagne bei Renate Künast 2? Außerdem, um das nochmal mit verschiedene Seiten, es gibt nur eine Seite Price. Das sollte dir eigentlich klar sein. Mit ja, ich meine, wenn die Daten so aufbereitet wurden, dass es immer nur in die eine Richtung ging, okay, nur das ist, wird mir nicht so ganz klar von dem. Das hat er auch so noch nicht gesagt. Mhm. Also wer hat die Kampagne User ausgelöst? Für die Hälfte der Interaktion war verantwortlich. Oder nur das sind Reaktion zufälligerweise wieder irgendwie. Genau 5% der User, die insgesamt bei diesen ganzen Kampagnen aktiv waren. Also wieder 5% waren für die Hälfte der Interaktion bei den Hasskampagnen hier verantwortlich. Besonders aktiv sind wieder Accounts der Neuen Rechten gewesen und besonders eben der Identitären Bewegung. Man sieht es nicht so ganz so gut, aber die Identitäre Bewegung mobilisiert viel, viel mehr von ihren Anhängern als zum Beispiel die AfD für solche Kampagnen. Wir werten auch gerade eine Kampagne auf Twitter aus gegen Fridays for Future. Also ich finde das immer wieder lustig bei dieser Republika. Wenn man nur diese ganzen Talks von denen da guckt, könnte man echt meinen, diese identitäre Bewegung, das ist so einer der coolsten, schlauesten, am besten aufgebautesten, strukturiertesten Organisationen, die es überhaupt gibt. James Bond gegen die identitäre Bewegung. Ja, das sind ja auch die einzigen, die sich irgendwie so organisieren und denen man ja auch vielleicht mal unterstellen kann, dass sie sagen, okay, Marschbefehl, Kampagne, jeder macht sich 10 Accounts und macht das. Ja, das kann man denen zutrauen, aber die sind halt auch ein überschaubarer Personenkreis, ne? Das ist halt auch mal die Sache. Kampagne, aber dass die solche Kampagnen versuchen zu organisieren, das ist ja wahr. Das ist ja auch nicht falsch. Nur die sind halt nicht viele. Und alle machen es. Die Analyse ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir sehen auch dort wieder genau die gleichen Muster. Auch dort sind wieder rechte Accounts, die sehr, sehr, sehr, sehr aktiv sind, für einen Großteil der Interaktionen verantwortlich. Ich habe auch wieder die Frage, was ist überhaupt ein rechter Account? Ist jeder, der sich kritisch zur Einwanderungspolitik geäußert hat, für dich schon ein rechter Account? Oder muss er das mehrmals getan haben? Muss er eine Affinität zu Hitler vorzuweisen haben? Muss er irgendwie Kinder mit Zöpfen haben? Was ist ein rechter Account? Weißt du, das Interessante ist ja nicht nur diese Frage der Definition und wie schwammig das alles definierbar ist, sondern eher, dass hier einfach nur unreflektiert irgendwas, so eine Position von Autorität eingenommen wird. Aber wenn es dann zur Verantwortung kommt, ja, dann wollen diese Leute nicht verantwortlich sein dafür, was sie hiermit machen. Denn das hier, so diese Konferenz hier, dieses Ding mit das, was wir gerade schauen, ne, das stachert ja auch Hass an, ne, im Internet. Das sorgt ja schon dafür, dass Leute da irgendwie sich empören. Und das will man ja eigentlich verhindern, so als Extremismus-Experte, ja. Anstatt dass man da Leute weiter gegeneinander aufhetzt oder gegen sich aufhetzt, überhaupt Leute in Rage bringt, ja, für Verantwortung da gerade stehen, da würde der Typ bestimmt ganz lange drüber reden wollen, so wie man verantwortlich sein soll für das, was man da schreibt und so. Aber für das, was er hier sagt und das, was er macht mit dem Zeug, das ist dem egal. Das muss ja ans Tageslicht, das ist wichtig. So einfach ein Tool, womit man einfach Facebook-Kommentare ausschaltet. Wow, beste Lösung, danke, Mann. Es ist sehr interessant, dass die Rechten sich so über Fridays for Future aufregen. Immerhin führt der Klimawandel zu einer extremen Zunahme von Migration. Aber das passt ins Muster. Also es wird eben nur für einen Vorwand gesucht, um Leute zu beleidigen. Ein Beispiel dafür ist der Shitstorm gegen den Aster der Universität Köln. Der Anlass war da, dass der Aster sich gegen Thor Steiner Kleidung ausgesprochen hat. Und interessanterweise war es dann aber so, dass in den Kommentaren das Wort Thor Steiner nur in 3% der Kommentaren überhaupt erwähnt wurde. Also es ging letztlich nicht um das Thema an sich, sondern es ging... Weil scheiß Studenten hier einen Bauarbeiter verpfiffen haben. War ein Bauarbeiter. Das war nicht mal irgendwer von der Uni. Das war ein Bauarbeiter, nicht, der auf dem Gelände gearbeitet hat. Ja. Darum ging's. Und ja, genau. Das die Leute inzwischen den Rand voll haben von solchen Aktionen, erklärt vielleicht auch, dass nur 3% der Leute sich über diese Thor Steiner Scheiße aufgeregt haben und der Rest vielleicht einfach gesagt hat, weißt du, lass die Leute doch anziehen, was sie wollen. Das ist deren Privatsache, du Affe. Ja, weißt du, aber auch hier, der Typ würde wahrscheinlich auch immer sagen, ja, man muss immer auf den Kontext von allem Kleinen achten, weißt du, aber hier kann er sich einfach so eine Sache raussuchen und sagen, ja, hier, guck, da. Ja, vor allen Dingen auch lustig, die suchen sich einfach irgendwas. Weißt du, das kannst du auch diesen ganzen Schnepfen, die alle Nase lang sich über irgendwelchen Sexismuskram aufregen, kannst du das auch sagen, die suchen sich einfach irgendwas. Über irgendwas müssen sie sich ja aufregen. Und dann ist es halt eben, alle Leute sind nicht schwarz genug oder wir haben nicht genug Vielfalt oder was weiß ich nicht was. Das folgt auch keiner stringenten Logik. Das ist auch einfach nur, ich brauche jeden Tag was, worüber ich mich aufregen kann, also suche ich mir was. Und sogar Weiß schreibt zu diesem Thema folgenden Abschnitt: Das Neutralitätsgebot gilt zwar für Angestellte der Uni, nicht für die Studierenden. Sollte ein Studierender mit Thor Steiner oder Lanzer-Shirt über den Campus spazieren, wäre das erstmal erlaubt. So, also ist das wirklich einfach nur Moral Panic, nichts weiter? Nee, das ist vor allem auch total abartig. Wo sind wir hingekommen mit alle haben die gleichen Rechte? Der Herr Student, der darf das tun, der darf auch Che Guevara auf dem T-Shirt tragen. Ja, eben. Also, oder was? Leckt mich doch am Arsch. Das ist doch, da fangen wir, wie wäre es, wenn wir den Leuten auch nur ein Drittel Wahlrecht geben? Ja? Die sind doch eh unnütz für die Gesellschaft, diese Bauarbeiter und Landwirte und das Ganze. Mann, ey. Ja, es ist halt Moral Panic so und die Verantwortung will keiner dafür tragen, aber in irgendwie 10 Jahren kommt das dann auf uns zu. David Gamer geht dann irgendwie 20 und ab geht's. Das ist Moral Godtree. Es ging einfach nur daran, linksliberale Studenten zu beleidigen. Was also die Angriffe erfolgen. Richtig und wichtig ist, also linksliberale Studenten gehören absolut beleidigt, weil das absolut die Maden im Speck sind, die bisher noch keinen richtigen Job nachgegangen sind, die jetzt irgendwas studieren und am Ende dann mit einem Soziologieabschluss da hocken und uns der Gesellschaft irgendwas erzählen wollen, von wegen, wir haben nicht genügend Marx gelesen. Also ja, linksliberale Studenten beleidigen ist hoch und heilig und ein wichtiges Anliegen. Also linksliberal, also ich will nochmal darauf hinweisen, diese Liberalen sind die, die sich über das aufregen, was einer angezogen hat. Ja, natürlich, klar. Und weißt das du, hat mit typ Liberalismus davor, einen Scheißdreck dieser Typ eben. Hat davor darüber gesprochen gehabt, wie die Rechten die identitären Metapolitik betreiben, ja, so, und jetzt ist halt irgendwie direkt Metapolitik in seinem eigenen Beispiel drin und der merkt's nicht. Genau, und die Liberalen, die werden an den Rand gedrängt und durch die Extremen verdrängt. Die extremen Linken, die sich jetzt liberal nennen. Das ist genau die Strategie, genau. Genau, ja, und das meine ich mit Verantwortung. Weißt du, die dann darauf zurückschlagende scheinbare extreme Linke, ja, die dann den Rechten auf die Fresse haut, die sind dann ja eigentlich okay, weißt du, das ist ein anderer Hass. Das ist eigentlich überhaupt kein Hass, die dürfen das, ja. Wenn dann aber die Rechten den Linken deswegen auf die Fresse schlagen, weil sie dann irgendwann mal genug haben, dann ist das wieder Hass. Und so ist sein Weltbild aufgebaut. Ist doch toll, wenn man so eins hat, weißt du, ist doch klasse. Ach, ekelhaft, Mann. Folgen nicht aus echten inhaltlichen Differenzen, sondern weil der oder die Angegriffene als Feindgruppe wahrgenommen wird. Das ist doch auch wieder Blödsinn. Bullshit, also er hat den Inhalt nicht verstanden vielleicht oder so. Aber nee, das ist aber genau das, ist ja auch ein Tool, das die nutzen. Ja, damit schmettern sie nämlich Kritik an ihren Thesen komplett ab und sagen, nee, der hat mich ja nicht inhaltlich kritisiert, der wollte mich nur beleidigen. Der hat irgendwie... Wenn du Trottel das und das, dann liest er halt nur Trottel und das, was da im Rest vom Tweet steht, liest er nicht, weil es ja eh von einem Rechten ist. Und der hat dann sein Argument nicht verstanden. Du bist echt großartig. Das ist doch nicht, das ist doch keine Absicht, das ist doch nicht unabsichtlich. Mann, Alter. Das ist echt, ich hab, das ist irgendwie so eine. Und der lässt sich vom Staat dafür bezahlen, ey. Für die Verdummungsmasche. Das ist es doch. Und da muss ich auch einfach sagen, wir und viele Angegriffene haben da auch einfach nicht mehr so viel Lust drauf. Angegriffene. Solche Angriffe führen zu nichts und kosten nur Zeit. Und deswegen... Ja, wir beschäftigen, noch mehr Leute beschäftigen uns gar nicht damit. Scheiß drauf. Ist doch egal, was die reden. Sind doch eh Untermenschen. Angegriffene. Haben die PTSD von Twitter bekommen? Was ist da auch schon los? Gehört, wie unfassbar belastend das sein kann. Und daher wollen wir den Seitenbetreibern auch einfach die Möglichkeit geben, mal eine Pause einzulegen und den Hass für eine Weile abzuschalten. Oh mein Gott, die ursprüngliche Idee hatte Raoul Krauthausen. Er hat sich gefragt, warum man nicht einfach die Kommentarspalten auf Seiten genauso schließen kann, wie das in Gruppen schon möglich ist auf Facebook. Also auf Seiten kann man die Kommentare im Moment nicht abschalten. Und mit Unterstützung von das Netz... Ja, als er schwert und haben sie es eingerichtet, meine Güte. Bevor der Typ sagt, dass er irgendwie Zeit seines Lebens, also ich weiß nicht, ob der Typ an dem Tool mitgearbeitet hat, aber trotzdem, bevor er sagt, dass irgendwie eine Initiative, an der er mitgearbeitet hat, eventuell irgendwie, ne, so Zeit seines Lebens gekostet hat, im Endeffekt einfach von Facebook selbst implementiert wurde, wird er erstmal hier drüber reden, als sei das eine Errungenschaft von ihm. Alter, Kommentarspalten schließen, was eine Hilfe. Das ist überhaupt keine Verrohung der Diskussionskultur, ne? Weil jeder weiß ja, es ist keine Verrohung, ja, wenn man einfach die Diskussion von vornherein einfach ausmacht. Das ist doch kein Kommentar. Das ist nicht totalitär. Warum soll man es nicht machen dürfen? Peng. So, ja. Das ist ja die eigene Entscheidung. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, ich will noch mal ein paar Sätze zurückspringen. Er hat ja gerade gesagt, er hat gar keine Lust mehr darauf, die ganze Zeit so viel Hate zu sehen. Aber ich meine, das ist doch das, was er macht und was er analysiert. Nicht klar. Wenn das nicht so wäre, dann, also ich finde das wirklich sehr verlogen, was der da gerade so einfach beiläufig gesagt hat. Ja, klar. Da hast du einfach keine Lust mehr drauf. Ja, und dann, was machst du dann? Suchst du dir das nächste raus. Ja, also der muss sich irgendwie entscheiden. Entweder ist Hass so schlimm, der kann da nicht hinschauen, oder es ist doch nicht so schlimm und der muss damit noch mehr arbeiten und er kann das und er schafft das und der ist eine Autorität. Und der weiß, um jetzt wir haben ja jetzt das hier nur mal ganz kurz. Wir haben ja das Territorium von strafbaren Sachen schon längst verlassen. Die haben also die dicken Klopper am Anfang hingepackt. Worüber wir jetzt reden, sind ja nicht mehr diese strafbaren Sachen, die in den Statistiken auftauchen. Nur mal so nebenbei. Es ist auch it's the constant stream of you're a liar and you suck. Ja, vor allem ist es dann ja auch irgendwie doppelt und dreifach so schlimm, einfach die Kommentarspalte nicht nur zu schließen, ja. Der ganze Inhalt wird dann einfach gelöscht. Das ist halt das Ding. Das ist das, was das Tool macht. Ich weiß nicht, ob er darauf zu sprechen kommt, aber wenn da irgendwie eine Straftat passiert, ja, dann löscht er ja diese Straftat ja mit aus. So. Und ich möchte jetzt endlich mal meine Plattitüde loswerden, nämlich, dass der Mann ja nicht in einem Vakuum operiert. Es gibt ja nicht nur nohatespeech.de, es gibt ja auch, keine Ahnung, Pink Stinks und Missy und Dings und Bums und bla. Also es gibt eine unglaubliche, teils staatlich geförderte Industrie von Moral Outrage, die halt aber auch Antworten provoziert. Also ich kann nicht damit, es gibt kein Recht darauf, meine Ideologie ins Nirvana hier rauszublasen und zu hoffen, dass niemand drüber nachdenkt oder sie kritisiert, hinterfragt oder für Blödsinn erklärt. Das gibt's nicht. Ja, aber wir haben ein Gesetz, das besagt, dass wenn du dich über eine Weltanschauung lustig machst, ja, dann gilt dir Geld- oder Gefängnisstrafe. So, das Hammer, das ist toll. Jetzt haben wir dann ein Tool gebaut, das genau das ermöglicht. Wir nennen es Hate Control. Wow. Und es funktioniert ganz einfach. Immer wenn jemand einen neuen Kommentar auf der Seite postet, dann wird der Kommentar einfach sofort wieder gelöscht. Und cool. Man kann dann auch einstellen, in welchen Zeiträumen man möchte. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, ich möchte an Wochentagen, möchte ich von 18 bis 8 Uhr über die Nacht hinweg einfach, dass alle neuen Kommentare gelöscht werden. Und dann kann man, also die meisten Menschen moderieren nachts sowieso nicht. Und das ist dann also so, dass viele Betroffene auch sagen, das belastet mich, dass halt der Shitstorm nachts weitergeht. Und es wäre mir eigentlich viel lieber, wenn ich da einfach in Ruhe ins Bett gehen könnte. Und genau das ermöglicht eben das Tool, dass man einfach, wenn man... Ja, vor allem in Ruhe, Moment mal, dass ich in Ruhe ins Bett gehen kann, ja, genau, ich will in Ruhe schlafen, in dem Bewusstsein, dass die Freiheit der Menschen nicht möglich ist. Ja, linksliberal. Hey, ich finde es richtig fucking ironisch, dass diese Initiativen Geld von Steuerzahlern nehmen und ihnen dann sagen, nee, Alter, jetzt gehe ich aber schlafen, jetzt darfst du aber nichts schreiben, das ist Hass, nee, weg mit dir, gute Nacht. So, es ist Schlafenszeit, ab geht's. Ich meine, das ist ja richtig, die wissen das eigentlich von vornherein, dass sie da nicht nur Antworten provozieren, sondern vielleicht auch noch mehr. Und dass es dann am Ende darauf hinausläuft, dass man irgendwelchen Leuten den Mund verbieten wird oder so. Ja, natürlich, Mann. Das ist das Äquivalent zu, man steckt sich Finger in die Ohren und sagt, la la la la la, ich kann dich nicht hören. Das ist genau dasselbe Ding. Das verrot die Diskussionskultur noch weiter, weil es einen Diskurs von vornherein ausschließt. Mann, meine Fresse. Alter, wie lange wollt ihr das denn machen, bis ihr merkt, dass ihr die auf die Seite Zeit aufpassen kann, auch die Kommentarspalte einfach abstellen kann. Genau. Das Tool ist unterstützt worden von Das Netz. Das ist die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Genau. Genau, was wir wirklich toll finden, ist, wenn Facebook diese Funktion einfach nativ einbaut und man einfach, wie bei Gruppen auch, das einfach abstellen kann. Aber da haben wir wenig konkrete Hoffnung. Jedenfalls, neben diesem Tool ist es auch nochmal sehr wichtig, einfach auch Gegenrede zu leisten und digitale Zivilcourage. Und wer das nicht alleine machen möchte, der kann in unsere Gruppe beitreten. Die heißt Ich bin hier. Und da schließen wir uns zusammen, um gemeinsam gegen Hass im Netz anzureden und da Gegenkommentare gegen solche Kampagnen abzusetzen. Moment mal, wie kann man denn Gegenrede gegen was machen, was man vorher unterbunden hat? Sorry, und ich würde gern mein vorheriges Beispiel mit Finger in die Ohren und lalala sagen, ein bisschen erweitern. Das ist eigentlich nicht sich selbst Finger in die Ohren stecken, sondern allen anderen den Mund zunähen und sich selbst die Finger in die Ohren stecken. So, weißt du, du verbietest Leuten nicht nur mit dir zu kommunizieren, wenn du so ein Tool verwendest, sondern verbietest auch Leuten untereinander Informationen auszutauschen. Das sorgt in erster Linie dafür, dass Leute sich ein anderes Forum suchen werden. Sie werden, wie ich davor schon erwähnt habe, das, worüber sie reden wollen, mit einem Screenshot verewigen, mit einem Archiv speichern oder direkt halt sichern auf dem Computer. Weißt du? So, du hast nicht die Möglichkeit, Leute zu kontrollieren in dem, was sie im Internet machen. Bitte hör auf, das zu versuchen. Das ist kein gutes Ding. Du zerstörst Sachen mehr, als du sie heilst. Und es gibt ja inzwischen auch gegenläufige Tools von Gap zum Beispiel, dieses Ding, wo du praktisch zu jeder Webseite ein eigenes Forum hinzufügen kannst, in dem du drüber diskutieren kannst. Klar, ja. Dissenter heißt das Tool. Ja. Außerdem finde ich es auch lustig, wie er gerade das Wort Kampagne bei sich selber halt eben vermieden hat. Da ist es dann irgendwie, wir sprechen uns ab und so. Ja. Ja, das übrigens, das Netz wird auch gefördert von Bundesministerium für Frauen, Senioren, Frauen und Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben, Robert Bosch Stiftung und ein Projekt von Better Place Lab gefinanziert. Ja. Better Place Lab hört sich wie ein Buch von Aldous Huxley an. Zu unseren Erkenntnissen und zu uns auch zu dem Tool habe ich auf Twitter gepostet unter meinem Twitter-Account P-Kreisel. Da kann man nochmal drauf zugreifen. Warum klatschen die? Für was? Für Werbung. Ihr klatscht für Werbung von einer Funktion, die bei Facebook schon drinsteckt. Super, Leute. Eine kurze Nachfrage. Dieses Tool gibt es also bereits und ist einsetzbar? Genau, das Tool gibt es und man kann sich im Moment für eine Beta-Phase eben anmelden unter dem Link, der da gerade auch war und der jetzt auch auf Twitter ist. Genau. Super, vielen Dank. Wenn ich ein Männchen bin und ich melde mich für dieses Tool an, bin ich dann ein Beta-Männchen? Wir vom neuen Speech Movement sind auch schon angemeldet. Wunderbar. Bisher ist es sehr userinnenfreundlich. Frau Künast, wenn man sich diese Grafik hier jetzt anguckt, dieses Netz, erscheinen Sie Renate Künast 1, Renate Künast 2. So, Sie scheinen ein beliebtes Objekt zu sein im Netz, was Hasskampagnen angeht. Wie gingen und gehen Sie damit um? Sie sind die aktive Subjekt. Das ist kein beliebtes Objekt. Der Prozess hat sich ja auch entwickelt. Wir haben im Büro vor ungefähr 2 Jahren, als diese sogenannten Shitstorms mal anfingen, ein Hate-Tool geschrieben, das sich heute noch in der Netiquette bei Facebook findet, bei mir. Weil wenn du diese Ausschüttung immer kriegst, war immer die Frage, wie reagierst du eigentlich darauf? Tust du den Leuten den Gefallen, dass du noch dokumentierst? Du würdest dir das stundenlang angucken und das ganze Büro, das ganze Team sitzt da und zieht sich das rein. Und dann war das einfach mal eine Gegenaktion nach dem Motto, das ist ein Hate-Tool. Ein Tool, damit du, wenn du mir einen Hate-Post schicken willst, es einfacher hast. Ja? Und das hat ganz viel Humor gebracht, ja, also schreibt ungeniert ab, haut es einfach so raus, schreibt von anderen ab, hier ein paar Beispiele und haltet euch nicht mit Rechtschreibung, Orthographie und sonst wie auf, darauf kommt sich an, einfach die Nachricht raushauen und ähnliches. Das kam gut an, das hat uns viel Spaß gemacht, aber anderen Leuten auch, weil sie gesagt haben, das war mal der Schuss Ironie, den es brauchte, ja, ohne so direkt irgendwie auf das gleiche Niveau einzusteigen und so. Hat aber am Ende auch nicht viel bewegt, außer dass es uns unterhalten hat. Und dann gab es mal ein paar Leute, die das schon ernst genommen haben. Ich habe ja dann mal mit... Dieser Humor hilft ja immer, über schwierige Situationen zu kommen. Ja, aber so wie sie es beschreibt, klingt es eher wie so eine Infiltration von einem Kreis von Leuten, um ihn dann politisch anders zu erziehen oder ihn auszulöschen. Das klingt wie Metapolitik, tut mir leid. Das ist so, dass sie erstmal versucht haben, ihren Umgang damit anzupassen. Das ist ja eigentlich ein löblicher Weg. Aber die Alternative finde ich an sich so nicht schlecht, weißt du, aber so, da fehlt mir trotzdem so, es kommt dieses Aber, weißt du, es kommt noch dieses ganz böse Ding. Da bin ich mir sicher, Alter. Einfach ein gut drüber gelacht haben und nix. So, nee. Ich bin für meinen Teil froh, dass eine Grüne mal zugegeben hat, dass sie Sachen, die sie machen, eher nur Sinn für sie selber haben. Ja. Britta Stuff von Spiegel zusammen so ein paar Hate-Post-Leute besucht. nicht ja, mal genau die allerschlimmsten, was auch kurios war, weil Leute dann dachten, wie sie wirklich, ich wusste nicht, dass sie das lesen. Und es hat für mich eigentlich auch bei der Frage, was macht das, gibt es jetzt eigentlich zwei Ebenen, die ich wahrnehme. Es gibt Leute, die das wirklich individuell machen, ja, und die vielleicht auch mal sagen, ich habe auch schon mal AfD gewählt, bin aber in dem Kontext gar nicht verbunden, so, die das mal so raushauen, weil sie glauben, sie könnten sich so wie am Stammtisch mit anderen Leuten, die sie gar nicht kennen, unterhalten. Und die offensichtlich durch dieses Gefühl, dir nicht in die Augen gucken zu müssen, denen das noch leichter ist, ja. Aber es gibt, wie wir an diesen Analysen ja sehen, von Philipp jetzt vorgeführt, gibt es aber auch diese andere Gruppe, die ordentlich organisiert ist und die das richtig benutzt, um systematisch, finde ich, Gesellschaft zu zersetzen. Als ich vor ein paar Jahren mal das Wort Zersetzung benutzt habe, sind so ein paar Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion zusammengezuckt. Mittlerweile benutzen genau die gleichen es aber auch. Weil ich glaube, dass das ein Sinnbild ist für einige hier, die Identitären, ein Stück NPD, AfD und so weiter und die Kampagnen, die da laufen. Es ist für die ein Bild, um wirklich Gesellschaft zu zersetzen. Und es fängt damit an, indem sie Misstrauen in alle und jedes schüren. Und das muss man überlegen, das war früher bei der NSDAP ja auch so. Ja? So hat es auch angefangen, dass du sagst, es gibt, hier darf man seine Meinung nicht sagen, dass du... Komm, Renate. Was für ein Sprung. Also. Ja, einfach direkt. Weißt du, sie hätte in einem 4chan-Board sie einfach verloren, weil sie Nazis invokiert hat. Was ist denn los, Renate? Okay, du brauchst gar nicht so weit zurückspringen. Geh einfach in irgendwie Frankfurter Schule rein, kritische Theorie. Kritisiere einfach alles, bis es zermürbt ist und die gesamte Gesellschaft ist erschöpft. Aber ganz am Anfang hat das andere Mädel da gesagt, dass das Schlimmste eigentlich war, dass die Leute dann auch noch irgendwie vorbeigekommen sind oder so. Du damit mit irgendwie vom Stern der Journalistin irgendwelchen Leuten vorbeifährt, die noch nicht mal irgendwie sich mit ihrem Namen geoutet haben im Netz oder so? Also ich meine, sie ist ja eine öffentliche Person. Das müssen sie sich ja geoutet haben, sonst könntest du ja bei denen nicht vorbeifahren. Ja. Du weißt ja nicht, wie die Informationen herkriegen. So, ne? Ja, weißt du, Renate, irgendwie, ja, Leute schreiben Sachen, weil sie halt glauben, sie seien unter sich und es ist öffentlich und sie haben ihre Sicherheitseinstellung nicht richtig überprüft. Okay, cool. Komm. Gezeigt, bist zu ihnen nach Hause gekommen. Weißt du, wer auch übrigens mal zu Leuten nach Hause gekommen ist, wenn die irgendwas gelesen haben, was ihnen nicht gefallen hat? Die Stapo ist nicht so. Ja, Gestapo. Ja, das würde ich jetzt nicht so breittreten, dass ihr da mit irgendeinem Journalisten da hingefahren ist. Leute, ich meine, wir müssen ja mit der nicht reden. Das ist ja genau das gleiche Ding wie mit den anderen auch. Sagen sie denen halt Tschüss und Hausrecht und fertig. Ne? Also, ja, nur, dass man es noch nicht mal merkt, dass das dieselbe Aktion ist im Endeffekt. Das finde ich doch ein bisschen komisch. So, wenn ich jetzt irgendwie mit Leuten, die mir was im Internet schreiben, was privat klären will und denen sage, ey, komm vorbei, Alter, sag mir, wo du wohnst, Alter, ich treffe dich, Alter. So, dann lachen mich Leute aus, dann ist es dämlich. Weißt du, wenn Renate Künast das macht, dann ist das richtig so ein politisches Statement und sie wird in ihrer eigenen kleinen Gruppe deswegen gefeiert. So, das ist für mich, dann wäre es so ein Zeichen, so, dass ich irgendwie erbärmlich bin, so, aber für sie ist es so ein Ding von, ja, hier, das ist politische Arbeit, ich habe was geschafft, hier, ich habe was gezeigt, ja, Mann, das lasse ich mir nicht bieten. Gut, ja, was hast du jetzt bewegt? Im Endeffekt ja, geht vor allen Dingen, was sie da gerade erzählt hat, irgendwie irgendwas mit von wegen das Misstrauen sehen und so ein Zeug, ne? Ah, ja. Also, ich meine, irgendwelche nebulösen Begriffe wie Hass da irgendwie bauen, das seht aber alles kein Misstrauen, nee, kein bisschen. Nö. Und dann mit irgendwelchen Organisationen daherkommen, die irgendwelche Migrantenagendas irgendwie haben und dann sagen so, ja, das ist alles irgendwie rechts. Weil ich meine, diese neuen deutschen Medienmacher, die dieses No Hate Speech Movement machen, sind ja nun mal ein Journalismus, NGO, die, also der Sinn und Zweck von dieser Sache ist ja, irgendwelche Journalisten mit Migrationshintergrund da irgendwie zu bestärken. Also das denke ich mir nicht aus. Das ist ja die Position von denen. Weil, weißt du, wenn du einfach nur auf hassmelden.de gehst, ja, das ist eine Webseite oder ein Projekt, was von Reconquista Internet gemacht wurde, da geht es einfach nur darum, gemeldet, geprüft, angezeigt. Inhalte, die du für strafrechtlich relevant hältst, kannst du hier melden. Wir prüfen und zeigen an für ein angenehmeres Netz zusammen. URL zum Beitrag eingeben. So, das zersetzt die Gesellschaft kein Stück, ne? Das zersetzt nichts. Das ist eher Zusammenhalt. Weißt du, Zersetzung ist Zusammenhalt. Ja, ich glaube, das richtig größere cool. Problem sind ja eher diese ganzen Chilling-Effekte, dieses ganze Zeug, dieses ewige Gerede davon, dass irgendwo die bösen Leute sitzen, diese Sachen machen, die ja teilweise auch nicht ohne sein mögen oder mit Sicherheit nicht ohne sind in Teilen. Aber ja, und dann heißt es aber wieder, hier sind irgendwelche Kampagnen, Renate Künast 1, Renate Künast 2, die Leute machen es einfach nur so, weil sie irgendwas brauchen, wird dann hier irgendwie behauptet. Und lauter solche Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wo überhaupt kein Faden durchgeht. Mhm. Und das ist aber alles nicht irgendwie problematisch. So. Das schafft kein Klima des Misstrauens. Nee, kein bisschen. Es ist halt echt schlimm, Mann. Dass du schlecht über alle drei Gewalten redest oder auch über die vierte, die Medien, und immer hetzt und so, und zwar mit dem Ziel, dass dieses Gefühl im limbischen System hier, ja, wo Angst und Aggression und Sorge entwickelt werden, dass du darüber gesteuert wirst und ständig Angst und Sorge hast, du wirst da irgendwie benachteiligt, es wird nicht, oder dann irgendwann glaubst, tatsächlich alle Flüchtlinge würden bestimmte Verhaltensweisen machen, keiner von denen spräche Deutsch und all sowas. Und das, der Trick dabei ist, dass es immer auf die Emotionen geht, bei den Leuten. Wir machen dasselbe. Ja, ja, eben, du bist immer benachteiligt, ja. Ja, wer redet denn die ganze Zeit davon, dass irgendwelche Leute immer benachteiligt sind? Die Grünen auf gar keinen Fall. Von der Gesellschaftszersetzung stimmt auch, was einer hier schrieb. Da sind ja die Grünen auch ganz vorne, ne? Ja, vor allem ist es super reich, auf einem Panel darüber zu reden, dass man irgendwie hier sich emotional leiten lassen soll von so Hass, ne, dass man den dann meldet, ja. Dann darüber zu reden, dass es Leute gibt, die sich eben so sehr impulsiv verhalten und das ist nicht gut. Das ist genau mein Humor. Immer auf die Emotion, und so, dass du sozusagen dein Frontalhirn, mit dem du die Ratio steuerst, eigentlich immer weiter weg ist. Das heißt, du bist für Leute auch gar nicht mehr ansprechbar, je mehr du auf dieser Geschichte bist. Das macht es ja besonders und noch schlimmer, wenn man sich überlegt, wie Brexit, das, USA, ich die das Trump-Wahl. Ekelhaft. Wie sie versucht, das mit neurologischen Begriffen dem Gegner zu unterstellen, dass er nur noch mit dem limbischen System arbeitet und sein Frontallappen, also dort die grauen Gehirnzellen, dass das ausgeschaltet wird und dass dann kein Wachbewusstsein mehr da ist, sondern die Leute nur noch gesteuert vom Reptiliengehirn rumlaufen. Ich finde es ekelhaft, das so auszudrücken. Das ist wirklich perfide. Ja, was sie behauptet, ist ja, dass die Leute also, darauf spekulieren. Aber ich sag mal so, wer legt sich im Bundestag hin und tut so, als würden die Leute da nichts entscheiden oder so, oder nicht wollen, oder was weiß ich nicht was. Oder wer lacht andere Leute aus, während sie ihre Beiträge machen? Weißt du, so, das sind alles so grundlegende, impulsive, aus Stress gesteuerte Verhaltensweisen. Und ja, diese Sachen sind zu kritisieren, und ja, diese Sachen sind irgendwie hinderlich für eine offene und freie Kommunikation und so weiter, ja. So, aber komm, Renate, so, verwende doch deinen eigenen Rat. Bitte. Und zwar solche nicht nur Instrumente auf eine benutzt Seite, wurden überall. Und sogar noch weitere, ja. Oder wie auch aus Russland offensichtlich man versucht, Beeinflussung entsprechend zu machen und diese Art von Zersetzung zu machen. Warum habe ich das erzählt? Weil die Überlegung bei uns war, wer ist eigentlich gemeint? Und meine These ist, ich bin in Wahrheit gar nicht als Person gemeint. Natürlich stört es Leute, wenn du den Kopf da immer noch selbstbewusst hebst und dich nicht einschüchtern lässt. Ja, aber in Wahrheit bin ich dann eine Symbolfigur oder eine Stellvertreterin, um auch andere sozusagen kaputt oder klein zu machen, einzuschüchtern. Und deshalb ist bei uns der Punkt, wir lassen uns nicht ewig aufhalten davon. Darf ich kurz? Das ist natürlich auch einfach, ne? Wenn man sagt, ich bin da ja gar nicht für verantwortlich für die Kritik, die ich erhalte. Das geht ja nicht um mich, es geht nicht um das, was ich gesagt habe oder so. Das ist ja nur, weil die Leute mich hassen, weil ich eine Grüne bin. Das ist sehr einfach, um es vorsichtig auszudrücken. Wir machen ein paar Strafanzeigen, mittlerweile auch zivilrechtliche Sachen. Und wir wissen, dass nicht wir gemeint sind, sondern das gesamte System. Und die erste Art, sich zu wehren, ist übrigens nicht die Strafanzeige oder der Strafantrag, sondern öffentlich drüber zu reden. Zu sagen, das ist die AfD, das ist die NPD, das sind die Identitären, das sind andere. also zu sagen, was da ist und was deren Ziel ist. Also Zivilcourage im Netz, was wir schon erwähnt haben. Aber macht es Ihnen nur was aus? Ist es, oder gewöhnt man sich daran? Ja, aber machen denn die anderen was anderes, als zu sagen, guck mal, das sind die Grünen, das sind die Linken, das machen die, das wollen die und wir sind dagegen. Das ist genau das Gleiche in Grün. Es ist halt noch schlimmer als das, weißt du, wenn du sagst, ja, die Moslems und die Flüchtlinge und ja, die Ausländer hier, ja, dann ist das sofort rechte Hetze, ja, allein schon da werden dir so Leute schon aufspringen und sagen, ja, aber nicht alle, aber nicht immer, aber nicht ja, immer. Ja, es ist ein bisschen viel, aber die äußeren zu reden, ist okay. Die macht eben Unterstellungen und das ist nicht in Ordnung, finde ich. Ach, das Schlimmste ist eigentlich, dass man das Gefühl hat, es saugt einem Energie ab. Wenn du sowas liest, und das ist in meinem Team auch so, dass du immer sagst, jetzt lesen wir das Ganze eigentlich nicht mehr, wir machen ein paar Anzeigen, fertig ist. Ich finde, für mich ist so, es saugt einem Energie ab, weil du so viel mit so viel so nekrophilen Neigungen da zu tun hast, mit diesen Gefühlen, mit diesen, ja, ich meine, was ist doch eklig, was müssen das für Menschen sein, die anderen Menschen schreiben, von dir würde ich auch gern ein. Chris, nekrophile Neigungen. Was hat das jetzt mit Nekrophilie zu tun gehabt? Nekrophile Neigungen. Läuft. Ein Enthauptungsvideo sehen. Das ist dann eher die Erschütterung, was für Menschen es in diesem Land gibt. Ja, oder auch die Erschütterung darüber, was diese AfDler da, die das unterstützen, für Typen sind. Und da finde ich, das ist der schwierigste Punkt zu sagen, ich lasse mich da nicht sozusagen so erschüttern und mich aussaugen, sondern versuche irgendwie halbwegs vergnüglich und optimistisch zu sein. Und das, finde ich, muss man anderen auch zeigen. Du musst es sehen, dass, wenn auch andere da angegriffen wird, habt ihr ja schon gesagt, dann muss man sich die Mühe machen, da was Positives zu schreiben. Frau Künast hat erwähnt Humor, dass man am besten mit Humor da geht. Ich weiß, bei No Hate Speech Movement bei euch ist es ja auch so, ganz viele Aufkleber, wenn man sich die Seite anguckt, ne, dass man Kommentargold sammelt, die besten Kommentare im Netz, dass man versucht, mit sehr viel Augenzwinkern zunächst zu antworten. Ist es nicht so, dass man dadurch die besten Kommentare im Netz, den größten Humbug, der aber in die richtige Kerbe schlägt, das ist Kommentargold-Scheiß. Also opfern Sie mal nicht so rum hier, ja. Das ist so ein bisschen diese starken Aussagen verharmlost. Ich finde, Humor ist immer so eine, ja, nicht zweischneidige Sache, aber es hat so zwei Seiten. Also auf der einen Seite glaube ich, Humor kann super gut funktionieren. Jetzt sind wir schon wieder hier im Vortrag von Ingrid Rodnick. Humor hat zwei Seiten, naja, genau. Und dann, wir müssen uns nicht lustig machen, auch wenn es lächerlich ist. Ja. Ich bin immer noch am Verdauen davon, dass Renate Künast mir 5 Minuten lang Projektion erklärt hat, im psychologischen Sinne. Also das ist toll. Klasse. Einfach um sich selbst als betroffene Person, aber auch als Initiative, die sich gegen Hass stark macht, so ein bisschen rauszunehmen und zu zeigen, wie sinnlos teilweise solche Kommentare sind und wie, also dass auch eine Diskussion einfach nicht möglich ist und da eine Distanz zu schaffen und gleichzeitig auch zu gucken, also es wird auch von der Community im Netz natürlich auch gefeiert teilweise, wenn man mit Humor reagiert. Auf der anderen Seite muss man... Ja, wir müssen euch da drin bestärken, dass ihr wirklich die Guten seid. Ihr seid die Guten, die anderen sind einfach nur böse. So. Ihr müsst gar nicht überlegen irgendwie, ob die einen Punkt haben oder so. Ihr müsst euch einfach nur in dem Gutsein ergehen und feststellen, dass die anderen gar nichts wollen, nur stören und... bla, bla, bla, ey. Ich glaube, ich habe sogar für einen kurzen Moment so in ihrem Gesicht irgendwie so den Moment festmachen können, wo sie gemerkt hat, dass sie kognitive Dissonanz gerade einfach mit sich hat. Als sie nämlich sagte, ja, das ist doch alles irgendwie so, was hat der genaue Wortlaut, Mann? Das war gerade eben vor einer Minute, ne? Dass das alles sinnlos sei, ne? So diese Kommentare, dass sie so sinnlos sind, ne? Und dann hat sie dann da aber ganz schnell danach gesagt, ja, so, deswegen diskutieren bringt da nichts. So, sie hat gemerkt, hey Moment, ich habe gerade gesagt, dass diese Kommentare, diese Hassnachrichten sinnlos sind. Ja, das heißt, ich selbst mit meiner Aufregung darüber bin auch großteils einfach sinnlos mit etwas beschäftigt. So beschäftigt mit etwas Sinnlosem, ja. So, aber das kann sie nicht so stehen lassen, denn sie ist ja auf dem Panel darüber, wo es ja hieß, hier vor mir haben zwei Leute gesprochen davon, wie schlimm das alles ist und wie das alles so großreichende Folgen hat. Das kann ja nicht sinnlos sein, ja. So, und dann schiebt man sie halt nach. Ja, aufpassen, dass je nachdem, wann man es einsetzt, kann es arrogant wirken, kann vielleicht die Fronten nochmal verhärten. Ich würde immer sagen, oder meine Meinung ist, das ist jetzt unabhängig vom No-Hate-Speech-Movement auch, ist, dass wenn es Betroffenen hilft, die jeden Tag Todesdrohungen kriegen, die Vergewaltigungswünsche kriegen, dann finde ich, wenn Humor ihnen hilft, dann sollen die den Humor auch benutzen, weil am Ende müssen die sich damit auseinandersetzen und das... Ja. Aber, ja, und weißt du, ich glaube, dass man manchmal, was soll man denn sonst machen? Du kannst ja zu jemandem, der dir was Schlimmes schreibt, nicht du Trottel, du Pack, du irgendwas. Das habe ich immer falsch gefunden bei, ja, wer hat das gemacht? Gabriel zum Beispiel. Er hat dann, wie nenne ich die, wie nenne ich? Ach, Pack. Mit dem Ergebnis, dass sie da mit der Demo stehen, große Schild, wir sind das Pack, voller Stolz. Ja? Weil sie einen so weit provoziert haben, selber zu zeigen, dass man die Würde des Menschen, die unveräußerlich ist und sozusagen, am Ende auch nicht wahrt. Das ist ja das, der Punkt, dass wir natürlich durchhalten müssen an der Stelle und nicht auf der gleichen Ebene agieren. Was sollst du sonst tun? Wenn du Strafanzeigen stellst, kriegst du regelmäßig, teilweise zu Recht, teilweise aus Faulheit, glaube ich, die Einstellung, weil nicht ermittelbar und. Oder der BGH hat gesagt, man muss das als harte Schmähkritik noch aushalten und so weiter. Ja, wo ich immer hoffe, dass endlich ein Staatsort, ein Gericht... Man kann ja nicht sagen, dass sie nichts machen. Sie können ja nicht irgendwie sagen, ja, jetzt wird erwartet oder so. Sie machen ja trotzdem was. Und dafür haben wir den BGH, Renate, damit er solche Sachen entscheidet, was eine harte Schmähkritik ist und wo halt eine Strafe sein muss. Weißt dafür du, haben wir in Russland hat man neuerdings beschlossen, dass wer online irgendwas gegen den Präsidenten sagt, ne, das ist voll schlimm und eine Straftat. Weißt du, so Worte sind auch jetzt in Russland so Straftat. Hier wird's dann so kommentiert als, guck mal, wie dämlich die da drüben sind. Was soll der Scheiß? Ha, die kriminalisieren hier Kritik an Leuten. Aber das finde ich ja echt krass, dass selbst Russland, also Russland war ja immer so eine Fackel in Dunkel, was Redefreiheit angeht. Ja, weil also China macht's, Nordkorea macht's, Russland macht's. So, ich weiß nicht, ob wir uns an die Leute so irgendwie ranbiedern sollten. Das ist für mich irgendwie schlimmer als rechts im Internet. Ich denke, die Granate Künast könnte ihm was abgewinnen. Solche Fälle mal nach oben trägt bis zum BGH, damit der sich auseinandersetzen muss mit der Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass Leute bewusst millimetergenau um die Rechtsprechung ihre Sätze rumzirkeln, ja? Warum soll's? Hey, das nennt man Anwälte, Renate. Die brauchen wir auch zum Funktionieren. Ja, ich glaube, jetzt geht's ja noch auf die Juristen los. Jetzt wird's aber richtig dumm. Also, jetzt sind wir von, was sind das alles für Genies, ey? Die wissen ganz genau, welche Gedanken sie dir einflößen können. Ja, und jetzt wissen sie auch ganz genau, welche Sätze sie machen müssen. Vor 5 Minuten hieß es noch, die Orthographie ist egal. Jetzt sind wir schon bei, die wissen ganz genau, wie sie es formulieren müssen, angekommen, damit es um BGH rumschlängelt und bla bla bla, ey. Und Reptilien gehören. Leute, wenn die mal an die Grenze gehen, sprachlich, bin ich ganz sicher. Ja, aber wenn irgendjemand behauptet hier, die Flüchtlinge, die Migranten, die haben alle nur eins im Sinn, ja, so, dann wäre Renate Künast sofort auf den Barrikaden von wegen, wie kann der das sagen, der kann doch nicht irgendwie was über eine Menschengruppe aussagen, ein Gehirn von einem Menschen ist eine Blackbox, da kann man nicht reinsehen, der hat auch kein Wissen darüber, was jemand denkt, aber hier selbst sofort so, boah, wie können die das, was sollen das, eieieiei, ja, die Bösen da, eieiei. Und wir erinnern uns an die Geschichte, dass jemand für das Wort Goldstücke bestraft worden ist. Ne? Also wir sind auf dem Weg dahin, wo die Frau Künast hin will. Keine Beleidigung sein, wenn einem jemand schreibt, nach dem Enthauptungsvideo von Ihnen würde ich gerne ein Enthauptungsvideo sehen. Ja, weil es noch nicht so ist, wie ich sorge dafür, dass du gleich morgen früh, konkret um 10.15 Uhr enthauptet wirst. Also das ist aber doch eine Erniedrigung, die doch ja mindestens so erniedrigend ist vom Bild her, wenn du dir vorstellst, wie das geht, wie du blöde Kuh, ja? Was dann plötzlich eine Beleidigung wäre oder so. Einem aber doch noch... Das Gericht hat mit Sicherheit gesagt, ja, die Drohung ist nicht konkret genug. Und sie sagt jetzt, das Gericht würde eine Zeitangabe verlangen. Das ist doch Bullshit. Hier ist der Witz, okay? Erniedrigung, ja, muss erstmal auf der für dich verständlichen Sprache stehen, damit du sie überhaupt als solche wahrnehmen kannst. Eine Erniedrigung ist sie aber trotzdem, selbst wenn sie in einer anderen Sprache ist. So, das ist doch so lächerlich, sich über so ein Kriterium dann zu profilieren und dann seine Moral darauf aufzubauen, dass man ja nicht erniedrigt wird mit Sprache, die jemand geschrieben hat, damit man sie überhaupt versteht. Wenn ich Renate Künast erniedrigen will, dann kann ich das in Formulierungen ausdrücken, bei denen sie sich nicht erniedrigen fühlen wird. Auch nett anmutet, weil Kühe gemütliche Tiere sind, sozusagen. Aber was sollen wir also tun? Mit dem Strafrecht hast du Grenzen. Denn am Ende kannst du nichts anderes als, also denke ich immer, also wenn dir auch noch der Humor flöten gehen würde, bist du komplett sprachlos, so, ja, oder aktionslos und hast zu wenig Optionen. Deshalb finde ich, das mit dem Humor ist eine gute Sache, zumal darin die subtile Botschaft ist, ich lasse mich von dir oder von euch nicht dazu produzieren, meine unsozialisierte Kinderstube aufzugeben. Sehr Moment gut. Mal, Moment Philipp, mal, sie fällt auf den Humor zurück, wenn die Polizei ihr nicht mehr helfen kann und irgendwie der BGH nicht mehr helfen kann, dann fällt sie auf Humor zurück. Anstatt irgendwie sich den ganzen Hassel zu sparen und von Anfang an, der berühmte Schauspieler Klaus Kinski hat mal gesagt, wer mich beleidigt, entscheide immer noch ich. Ja? Also, wo ist das verfickte Problem dieser Leute? Du hast gesagt, es sind Accounts, es sind keine, also oft in vielen Fällen sind es keine einzelnen Menschen, sondern vielmehr eine Gruppe, Bots unter Umständen und so weiter. Was können wir da machen, außer deinem vorgeschlagenen Tool? Das war die eine Frage. Und die andere Frage, dein Engagement, weil ich bin hier, wie bewegen wir die Menschen zum Beispiel hier dazu, sich einzumischen? Also für mich persönlich ist, ich bin hier deswegen auch eine wirklich gute Möglichkeit, weil man sich dann nicht mehr alleine dem entgegenstellen muss. Das ist wirklich eine große Hemmschwelle, wenn da schon so viel Hass steht. Junge, die identitäre Bewegung ist für mich eine tolle Sache, weil ich mich dann nicht mehr alleine fühle und der Umvolkung nicht mehr alleine gegenüberstehe. Begreifst du es denn nicht? Oh Mann, ey. Die einfachsten gesellschaftlichen Dynamiken sind dir völlig fremd. Was willst du in der Soziologie? Der ist doch genau da gut aufgehoben. Ja, man kann ja selbst versuchen, in der Soziologie noch ein guter zu sein. Zwangsläufig auch wieder gerät man da ins Kreuzfeuer. Und deswegen ist es halt eine großartige Sache, wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht. Und in unserer Facebook-Gruppe sind mittlerweile 45.000 Leute, die sich das alle zum Ziel gesetzt haben, dem zu widersprechen. Und das habe ich auch ausgewertet. Wir haben also wirklich einen großen Impact auch teilweise gehabt auf diese Kampagnen, soweit wir sie rechtzeitig mitbekommen haben. Also das ist auch nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr solche Kampagnen mitbekommt, dann könnt ihr die an Ich bin hier weitergeben und wir schauen dann, dass wir da ein bisschen Gegenrede leisten. Gegenrede ist wirklich eine große So, schick dir mal einen Shitstorm unter AfD-Posts. So, dann sollen die mal irgendwie einspringen und dann mal irgendwie ihre von sich aus gesehen politischen Gegner mal irgendwie unterstützen. Das werden sie bestimmt nicht machen, aber ja. Genau, schickt uns das, was euch nicht gefällt und wir starten eine Kampagne Gegenrede. Ja, weißt du so, was ist, wenn ich ihnen ihre eigene Seite zuschicke und sage, hier, da, das gefällt mir nicht. Da, mach Gegenrede. Es gibt komm. Dann Division by Zero Error. Stack Overflow. Aha, oder so, wenn sie dann zurückkriegen. Wenn die wirklich so schlecht programmiert sind als NPCs, vielleicht kann man die so in einem Loop fangen. Ja, ja, vor allen Dingen, was, wenn man denen einen Kommentar schickt abends, wo die alle im Bett liegen? Ja, aber damit der Aufwand schlecht ist, du musst ganz genau die Uhrzeit, die ja da steht, abwarten, dir einen Bot einprogrammieren, ja, der das dann Punkt 8 abschickt. Ey, bloß nicht, Dennis. Wenn du den jetzt noch bestärkst in ihrer Geschichte mit den Bots, glauben sie das irgendwann wirklich? Bisher hat er ja auch noch nicht auf den Teil der Frage geantwortet. War eigentlich das, was ich unbedingt von ihm hören wollt. Ja, ich der Talk hier. Und die labern, Mann. Und wir auch. Hashtag ich bot hier. Großartige Sache, weil man wirklich auch zeigt, okay, wir sind mehr, wir können dagegen halten. Und weil, ich meine, eine Anzeige ist natürlich auch ein nicht diskursives Mittel sozusagen. Also ich glaube schon, dass man anzeigen sollte. Das sind ja auch nur 2000 Accounts, haben wir ja jetzt rausgefunden. Wenn man da 5, 6 Leute, weil sie total rechtswidrige Sachen geschrieben haben, da anzeigt, dann hat das schon einen Effekt. Aber ich finde, dass Gegenrede eben auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, damit man auch vielleicht wieder schafft, ins Gespräch zu kommen. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich absolut Abgrund, was der Mann hier rauslässt. Ja, genau wie die auch die Frau von No Hate Speech, Alter. Genau dasselbe Ding. Genau dasselbe. Erinnert ihr euch noch dran, als Gamergate die den Leuten das Internet so unsicher gemacht hat, dass sie Angst hatten, sich zu äußern? Nein, einfach von Leuten, die was im Internet zugeschickt bekommen, reden, als seien sie Betroffene, aber gleichzeitig dazu Leute dazu aufhetzen, zu denunzieren und zu sagen, hier habt ihr eine Infrastruktur, wink, wink. Übrigens ist das eine Infrastruktur, mit der Leute sich dann erst recht organisieren können, und zwar viel leichter als irgendwelche Rechte, okay? Ich sehe nämlich nicht, dass Rechte sich total frei auf so einer finanzierten, von Staat finanzierten auch noch Initiativen präsentieren können und sagen können, hey, wir haben ein Tool entwickelt, wo, da könnt ihr einfach alle irgendwie hier Kulturbolschewisten melden, ja, und dann klären wir das schon. Ja, ja, alles gut. Wink, wink, nudge, nudge, weißt du? So, wenn es sowas wäre, weißt du, wenn es die Antirepublika gäbe, wo genau dieselben Lappen da sitzen, aber vom anderen politischen Spektrum, weißt du, dann würde es heißen, oh nein, schlimm, schlimm, schlimm, was soll das? Das ist Verrohung. Aber das, was die hier machen, ist Dauerwerbesendung von einfach Werkzeugen, die die Gesellschaft erst recht zersetzen. Danke für das Wort, Renate Künast. Alter. Super toll, Mann. Oh. Komm, also das ist auch, glaube ich, wirklich die Hoffnung, die wir alle haben, dass wir alle wieder ins Gespräch miteinander kommen. Mhm. Sina, dein Vorschlag, was kann man noch machen, um sich noch mehr einzumischen, um nicht dann auf der Straße, würden wir einen Menschen helfen, wenn er beleidigt ist, also ich hoffe es mindestens, und im Netz ist es so anonym, da denkt man sich, naja, der wird zwar beleidigt, es ist ja, auf der Straße helfen den Menschen, da tun wir ein bisschen Wasser auf seinen Burn oder wie? Ja, wir gehen sofort zur Polizei. Der da hat Hass gesprochen. Herr Offizier, kommen Sie mit. Mach das aber bitte nicht im Schwimmbad. Das kann zu Komplikationen führen. Aber es ist, es geht doch irgendwie. Wenn ich mich da nicht einmische, fällt es nicht so auf. Ich glaube, ich kann nur Philipp eigentlich zustimmen. Also man sollte auf jeden Fall irgendwas machen. Es geht, die Zeit ist vorbei, dass man nur da sitzen kann und sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Wir wissen alle, das ist nur eine Minderheit. Wenn man davon betroffen ist, von dem Hass, wenn man mitten in so einer Kampagne steckt, dann ist es egal zu wissen, dass das eine Minderheit ist. Man fragt sich eigentlich nur, und das hatten verschiedene... Ach ja, da ist das egal zu wissen, dass es eine Minderheit ist. Ja, das finde ich auch toll, weil ich erinnere mich dann auch an diese ganzen schlauen Videos von wegen, die Leute behaupten, es gibt eine Islamisierung in Deutschland, aber es sind nur so und so viel Tausend und das ist ja nur so und so viel Prozent und außerdem haben wir ja auch überhaupt... hier unser Grundgesetz und alles. So. Außerdem sterben ja Leute bei Autounfällen. Was man alles nie ändern könnte, genau. Autounfälle erschmücken und so. Das ist alles viel, ganz wenig. Und deswegen braucht man sich überhaupt gar keine Sorgen machen. Und jetzt wir lebt allerdings euch brauchen für unseren Kampf gegen den Hate Speech ein paar hunderttausend im Jahr. Da müsst ihr schon... Das Interessante ist ja halt, die reden davon, dass ja Minderheiten von Hassrede am meisten betroffen sind, so am stärksten. Und jetzt heißt es, es ist vollkommen egal, ob du eine Minderheit bist. Also was denn jetzt? Kann also auch eine Mehrheit von Hate Speech betroffen werden? Gibt es etwa Rassismus gegen Weiße und Sexismus gegen Männer? Wo kommen wir denn da hin? Eieiei, da muss man seine Arbeit machen. Das ist immer was bringt, wenn man dagegen hält, wenn man immer dagegen spricht. Das ist, glaube ich, nicht richtig, weil... wenn so ein Blase sich da gegenseitig hochpusht oder so, was willst du denn da sagen? Das hilft, das geht nicht. Das geht nicht immer. Und manchmal ist es auch besser, das zu ignorieren, weil Ignoranz ist ja auch ja angeblich irgendwie stärker als Hass, ne? Ja, klar. Und ja, Bliss, links liegen und fertig, ne? Eine Sache noch, bevor wir weiterspringen. Vorhin wurde ja nochmal dazu aufgerufen, Es ist eine erzieherische Maßnahme, wenn 3-4 Leute eine Anzeige bekommen, dann bla bla bla bla bla, dann hat das einen Effekt auf die anderen. Aber hier wird es wieder überzogen dargestellt, weil es ist ja nicht so, dass da 1, 2, 3 Leute eine Anzeige bekommen, sondern in der Realität ist es so, dass die meisten keine Anzeige bekommen, aber Twitter Sachen trotzdem sperrt oder löscht oder nicht zugänglich macht. Und da der erzieherische Aspekt ist. Und da wieder das, was ich von Anfang an gesagt habe, der Großteil von dem, was hier angegriffen wird, sind nicht strafbare Sachen. Strafbare Sachen sind strafbar. Darum geht es nicht. Wir haben den Strafrahmen schon. Und ob der jetzt zu weit ist oder zu wenig weit, das kann man vielleicht diskutieren. Aber alles, was Sie hier diskutieren, sind nicht strafbare Sachen. Das wollte ich nur noch mal hervorheben, weil die ja das hier so darstellen, ob das so wäre. So. Verschiedene Betroffene in Gesprächen auch bestätigt. Man fragt sich so, ja, es ist eine Minderheit, aber wo bleibt diese Mehrheit, die die ganze Zeit sagt, dass sie auf meiner Seite steht? Wo sind die Leute, die mich eigentlich unterstützen? Und genau diese Leute müssen endlich mal ihre Klappe aufmachen und in die Tasten hauen. Super, also es ist eine Minderheit, die rumpöbelt. Eine Minderheit, die Hass verbreitet und eine Mehrheit, die stillhält. So verstehe ich das. Ja, und das Problem ist, die Mehrheit, die stillhält, diese Stille, dieses Schweigen wird als Bestätigung wahrgenommen. Das Einzige, das Betroffene sehen, das Einzige, das stille Mitlesende sehen, ist, dass dieser Hass unkommentiert stehen bleibt und es wird als bestätigt wahrgenommen. Das machen ja andere nie, also Feministinnen zum Beispiel, die sind auch keine kleine Minderheit. Islam. Es wird als bestätigt wahrgenommen, ja, genau. Schreibt einer irgendwie, die Kühners ist bescheuert und wir sollten ja auf den nächsten Baum aufhängen und dann sagt keiner was dagegen und dann ist es bestätigt, oder was? Deswegen passiert das ja auch ständig, Chris. Ich kann hier nicht mehr aus der Stadt rausfahren, weil alle Lampen voller Leute hängen. Das ist wirklich erschreckend. Oh Mann, ey. Das ist wirklich, es kommt darauf zurück, was Abel hat das vorhin, glaube ich, gesagt, dass er gern Zahlen hätte, wie oft das in der Realität dann zu Folgen kommt. Das wüsste ich jetzt auch langsam gerne mal, nachdem wir so viel Geld dafür ausgeben. Und weißt du, dieses Modell, was halt Linke gerne präsentieren von ja Mehrheit und Minderheit und die Unterdrücker und die Unterdrückten, dieser Scheiß halt so Kulturmarxismus eben, weißt du, hier wird das gerade einfach umgedreht und es heißt auf einmal, es gibt sau viele Leute, die einfach nur still nebendran sitzen, eine kleine Minderheit, die macht diesen Hass, ja. Und auf einmal ist diese kleine Minderheit nicht mehr irgendwie wertvoll zu beschützen, ja, und auf sie zu hören, weil sie eine Minderheit ist. Bei allen anderen Sachen ist es aber, wenn es dem politisch passt. Weißt du, wenn es eine politische Minderheit ist, die gegen sie ist, ja, dann ist es das Schlimme, dann muss das halt weg, weißt du, nee, das kann man nicht haben. Ach komm, Alter. Kein Mensch dagegen hält und es reicht häufig, man braucht keine super vielen Argumente, man braucht nicht super clever sein, es reicht häufig einfach zu sagen, nee, dem stimme ich nicht zu, fertig, ein Satz, könnt ihr allem nehmen. Oder einfach nur AfD und alle klatschen. Au, au, au, au, so, au. Also dem, was ihr da sagt, ich stimme dem nicht zu. Was sagt die anderen? Jetzt hast du mir gezeigt, das ist jetzt Debattierclub hier, wow. Stimmt ihr anderen dem zu, was die Leute da sagen, ich stimme dem nicht zu. Ich stimme dem nicht zu. Wie du gerade wunderschön pausiert hast und sie so glücklich da sitzt, guck mal, diese leeren Augen. Smugface. Ewe, stimmst du dem zu? Ich stimme dem absolut zu. Was? Ich stimme dem absolut nicht zu, nein. Wir müssen den Ebel an die nächste Laterne. Die sehen aus, ich habe nichts dagegen gehört. Nein, also nein. Die Kia. Scheiße. Sie hat gerade voll gut ihr Solo hinter sich gebracht und macht Smugface. Und sie singt noch den Chor. Also ich stimme ist es schon Hass? Ist es schon Hass, wenn ich diesem Geschwätz mit Humor begegne? Weil sie haben ja gesagt, mit Humor gegen Hass. Dass sie in ihrer politischen Ansicht bestätigt hast und überhaupt keinen Hass geschürt hast. Nee, nee. Nein, hast nein. Können wir alle mal, ja, es gibt die einfachsten Geschichten an der Stelle zu schreiben. Und ich will jetzt mal, muss mal ein bisschen pathetisch werden, weil mir immer Dietrich Bonhoeffer, der Spruch einfällt, der ja bezüglich NS-Zeit, Weimarer Republik, am Ende hin mal diesen Satz geschrieben hat, erst holen sie die Juden und man schweigt, erst holen sie Homosexuelle, erst holen sie die Peppers und man sagt nichts, weil man ist ja kein Frosch. Und dann holen sie die Nigerian hier Knuckles. Erst holen sie die Kühnerst, aber ich bin keine Kühnerst, also sage ich nichts. Ach komm, Kinder. Jetzt den Bonhoeffer dann noch am Ende. Hast du dich nicht vorhin schon genug mit der NSDAP? Am besten wäre jetzt noch Popper reinklatschen, von wegen hier keine Toleranz der Intoleranz. Ja, erst holen sie sich ein Bier und und dann schreiben sie sich einen Kommentar. Und als Politiker muss man aber mit so einem Spruch abtreten, damit man eine Erinnerung bleibt bei den Leuten, glaube ich. Let Godwin. Muss man. Dann ist niemand mehr da. Und das ist ja so eine Situation, und das hat mich manchmal jetzt auch so erinnert, wenn ich jetzt in diesen Zeiten, auch wenn man so überlegt, wie im Analogen und... Ja, dann ist niemand mehr da. Wenn im Analogen... Was? Entschuldigung. Ja, und dann ist niemand mehr da, ja. Dann ist niemand mehr da, alle sind schlafen gegangen und wir haben die Kommentare gesperrt. Dann ist niemand mehr da. Ja, aber also... Ich finde es auch ein Problem, dass irgendwie Twitter-Mobs losgehen und dann Leute abholen. Das geht nicht. Ja. Also, nee. Ja, geht gar nicht. Dem das stimme ich nicht zu. Ja, ich will, es ist hier NSDAP Doppelpunkt Doppelslash und dann ist vorbei. Ja, genau. Weißt du was? Wir verbieten einfach Worte. Fertig. HTTPSS nehme ich an. Digital in manchen Regionen in Deutschland auch Druck ausgeübt wird, ja, so, da merkst du auch, dass die Leute jetzt eine Unterstützung brauchen. Und wenn es nicht genug Leute gibt, die unterstützen, digital fühlen sich andere, die nicht wissen, ob sie was tun sollen oder nicht, eben auch noch gezwungen, immer weiter zurückzugehen, bis es dann irgendwann so wäre, dass man im Wesentlichen schweigt und anderen den öffentlichen Marktplatz von Kommunikation total überlässt. Ich will zwei Aspekte noch einbringen. Für diesen zivilgesellschaftlichen, da müssen uns grade, wehren, wir müssen was sagen. Da hat sie gerade sehr schön die Arbeit von No Hate Speech zusammengefasst, muss ich sagen. Also anderen Leute so lange gängeln, bis sie halt nicht mehr am Diskurs teilnehmen. Gute Idee, Reinhardt. Sagen, was ja ich bin hier so toll vollmacht. Wir haben als Partei, als Grüne, ein Rapid Alert System installiert, wo mittlerweile 1000 Parteimitglieder und Mitgliederinnen drin sind, die, wenn sie ihnen was auffällt, sich in diesem System melden, unterstützen und so weiter. Die sind ganz toll. Die haben bei mir mal bei einem Shitstorm, den ich da am Sonntag gar nicht wahrgenommen habe, kriegte ich dann spät abends, wow, und toll, dass sich so viele unterstützen. Ich sage, wobei denn? Ja, ich war gerade mal ausnahmsweise über viele Stunden nur analog und dieses System hatte schon gegengearbeitet bei Facebook. Das fand ich sehr schön. Weisen dich auch auf Dinge hin, die du sonst nicht irgendwo nicht erlebst oder merkst und so weiter. Ja? Aber für mich ist, sag mal, ein anderer Punkt noch... Ist ja cool, wenn man so eine Privatarmee hat. Das ist wie Butters, ne, der für Cartman die Hassnachrichten rausgeführt hat. Nee, das ist der grüne Weg. Das sind organische Bots. Achso. Bio-Bots. Im Gegensatz Bio-Bots. Bio-Boots und Social-Boots. Der große Krieg im 21. Jahrhundert. Es ist so, das Leben der anderen war keine Anleitung. Meine Fresse, Alter. Hör doch mal auf, irgendwie Leute bespitzeln lassen zu wollen und eine Privatarmee auszubauen, die dann irgendwie dich dann auch beschützt, Alter. Hab doch irgendwie solide politische Ansichten und nicht irgendwie so einen Scheiß, der erstmal beschützt werden braucht, Mann. Die waren kein Gesetz, Mann. Uch. Uch. Das gäbe natürlich auch noch eine lange Debatte, wenn man da immer sieht, wie viel Kampagne und wie viel Partei und so weiter dahinter steckt. Und wir von sozusagen USA, Brexit und Russland wissen und von dem, was da passiert. Wir müssen uns natürlich auch mit Rechtsfragen auseinandersetzen. Das sind doch alles Verschwörungstheorien, die sie da gerade äußert, oder? Sie weiß überhaupt nichts über Russland und die USA, weil sonst wäre der Trump nicht mehr Präsident. Nicht mal Russland. This is Mrs. Kühnerst. She gave the hint that made us impeach Trump und oder wie oder was. Ja, wollen wir nicht darüber reden, dass Hillary mehrere zigtausend E-Mails gelöscht hat. Nein, okay, gut. Ist auch eine Verschwörungstheorie, ne? Der Brexit kann ja auch nur von den Bots gekommen sein. Die Briten selber waren ja noch nie dickköpfig, was ihre nationale Integrität angeht. Nee. Ja, nicht viele wissen das, aber Nigel Farage selbst ist ja 20% Bot, ne? Ja, der ist ja auch 20% Bot und die anderen 80%, habe ich gehört, soll er eigentlich Hussein Farage heißen. Oh, oho, ja. Spannend. Dann bringen wir es zu Ende. Meinetwegen, allein in Wahlkampfzeiten, obwohl es nicht ausreicht, in der analogen Welt gilt, muss eigentlich auch hier gelten, dass man keine Anzeigen schalten darf, dass da Kontrollen sind. Es kann ja nicht sein, dass Facebook und Twitter noch ein Schweinegeld damit verdienen und so, ja, mit alledem. Nee, passt ja sehr gut zu dem, was da die Tage rausgekommen ist, dass Facebook sich damit gebrüstet hat, im Vorfeld des Referendums zur Abtreibung in Irland keine Werbung von Gegnern der Legalisierung geschaltet zu haben. Ja. Läuft, Renate, läuft. Ja, ich erinnere nur an dieses Ding mit Frankreich, wo sie da so eine Regierungskampagne nicht machen konnten. Weil sie gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen hat. Ja, es macht irgendwie das Geschäftsmodell kaputt. Eben nicht mal mehr demokratische Wahlen möglich macht. Wir müssen leider Schluss machen. Ein paar Guck mal, demokratische Wahlen nicht möglich. Ja, ja, genau. Weil früher war das ja so viel besser, als die Leute nur Zeitung lesen konnten. Aber du weißt selber, seit in der Türkei ein Bot an der Macht ist, geht's da ja auch mit der Freiheit nach unten, ne? Ja. Also ich habe eigentlich nur gelernt, dass wenn wir zurückreisen könnten, müssten wir zu Gutenberg reisen und seine Buchpresse zerstören. Damit wäre der Hass im Kerne schon erledigt. Oder wir sagen, die Buchpresse funktioniert nur zwischen 8 und 8 Uhr. Also ich wäre dafür, noch weiter zurückzureisen und Gronkh, Urk oder wie der damals hieß, Gurk, den Stein, den Faustkeil aus der Hand zu schlagen, mit dem er versucht hat, irgendwie ein Wildschwein in die Wand zu. Oder vielleicht gar nicht von den Bäumen runterkommen. Wir sperren ihn einfach bei sich in der Höhle ein und sagen, Jagdzeit ist zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Genau, nicht wenn wir schlafen gehen. Und das sagen und wir den Tieren. Nichts sagen mehr an die Höhlenwände malen, sonst kommt die von Kühen. Das ist eine sperrfreie Zone, okay? Genau, wir hätten das gleich so einrichten sollen, dann wäre auch das mit dem Reptiliengehirn und so, dass die Menschen auf solche Sachen anschlagen, wäre gar nicht passiert, wenn man einfach den Tieren damals gesagt hätte, den Raubtieren so, uns nicht fressen zwischen 8 und 9. Oder man hätte einfach Rock'n'Roll und Punk und diesen ganzen und Metal verbieten müssen und Computerspiele und Dungeons and Dragons, dann wäre das alles nicht passiert. Wir hätten eigentlich alles verbieten sollen für den linksliberalen Mainstream. Weil aber der ist ja wirklich sehr tolerant. Jetzt hier Renatos Smugface. Ja. Aha, habe ich den Bonhoeffer noch serviert. Die habe ich fertig gemacht, die Jungs. Vielen Dank an die Mitstreiter Philipp, Sinner, Frau Künast und an Sie euch eine Bitte, mischt euch ein. Danke. Mischt euch ein. Wir haben angefangen. Am Anfang des Talks hieß es ja, Metapolitik ist nicht so cool, weil was soll das hier, Selbstjustiz, Aua tut weh und zersetzt die Gesellschaft. Mischt euch ein, Leute. Mischt euch ein. Wenn du dann was sagst, irgendwie gegen welchen SJW-Bullshit, dann ja, hast du dich eingemischt. Ne? Was mischt euch ein, Leute, mischt euch ein. Denunziert Leute online. Da ist noch nie irgendwas Geschichtliches passiert, was Denunziation angeht, was irgendwie nach hinten losging und unmenschlich war. Nee. Denunziation ist richtig und wichtig. Ist das rechts neben der Bühne eigentlich ein Identifikationszeichen der Alt-Left, der Control-Left oder was hier? Nee, die drei Dinger, stehen die nicht für KKK? Die drei Teile stehen die, oder? Für Arbeiter, Bauern und Funktionäre. Sind das nicht die drei Ks von Ku Klux Klan? Kann sein, ja. Drei Speerspitzen einfach, was soll das, Mann? Nein, das ist ein Zeichen für Behinderte. Guck mal, er hat halt nur drei Finger. Ach, das ist gleichzeitig wahrscheinlich die Gehörlosen. Ja, so ist die Art. Ja, okay. Nee, diese Hand soll repräsentieren von Anzahl der Finger her, wie viele Gehirnzellen man haben muss, um bei dieser Veranstaltung teilzunehmen. Das heißt, mein Name ist Hase, warum habe ich drei Ohren? Du musst 3 Jahre alt sein, um hier da teilzunehmen. Frau Kühn, das ist knapp durchgekommen. Das ist ein politisch korrekter Mittelfinger, ist das? Auch die beiden diskriminierten kleineren Finger dürfen mit. Genau. Die werden sonst immer diskriminiert. Find, daran erkennt man, die Hand weiß ist. Ja, ist quasi. Ich glaube, der Mittelfinger hat gesagt, ich bin hier. Ich bin davon etwas getriggert, weil ich die ganze Zeit das alte Queen-Lied Now I'm Here denken muss. Now I'm here. Also es soll eigentlich ein Mittelfinger sein, aber mit den zwei Fingern zusätzlich sind es mehr. Du kannst aber auch an Here I Am Rock You Like a Hurricane. Um mir mal was von euch zu sagen. Sind die Scorpions? Oder diese drei Finger repräsentieren eigentlich den dritten Weg einfach fertig. Da haben wir es. Oh, oh. Unterschwellige rechtspopulistische Botschaften für euch alle, bitteschön. Was ist mit den Scorpions? Ich wollte fragen, ob die sind die eigentlich noch in Hannover? Triffst du die ab und zu? Nee, aber ich glaube, die sind doch eh aus der Wedemark, oder? Aber na, das hieß doch immer Hannoveranischer Rock'n'Roll. Ja, ja, in der Scorpions. Nähe. Aber das sind Provinzleute. Wer gegen redet den Gegenrednern? Das ist meine Frage. Tja, viele reden dagegen gegen die Gegenredner, aber das ist die ja immer die tolleren Kanäle, die können mal einen Politiker auf eine Bühne setzen und sich da wie echte Wissenschaftler hinstellen und kriegen da eine Moderatorin. Lustig auch, dass die Moderatorin vom gleichen Verein ist wie die eine Interviewte und der gleichzeitig der Trägerverein ist von dem bärtigen Hansel da und der wird gesponsert von unserer Bundesregierung, der sie als Parlamentsmitglied ja auch angehört, die Frau Künast. Naja, der Regierung gehört es ja nicht an. Also ja, nee, die gehört dem Parlament an. Aber ja, eigentlich wäre sie die Opposition, aber naja, die Grünen. In dem Fall denken eh alle gleich. Ja. Beep, bop, Asssprache, beep, bop, beep. Es ist schon ganz schön unangenehm, wie viele Politiker die so durchgeschleust haben auf der Republika, finde ich. Es ja, ist jedes vor allem Jahr. Ein Circle Jerk auf der Bühne wieder mal. Warum nicht da jetzt da, was weiß ich, den Imp dazu setzen, jetzt ohne persönliche... Ja, oder so. Ja, der halt da auch mal gegenredet und mal sagt, nee Leute, hört doch mal auf, das ist doch meine Freiheit auch. Ja? Der gehört da eigentlich auch hin auf diese Bühne. Aber dieses sich gegenseitig an der Hand nehmen und gegenseitig Finger in die Ohren stecken, sozusagen. Das ist drei Finger bitte in die Ohren stecken, da ist eine Anweisung. Drei Finger in die Ohren stecken. Ja, genau. Aber ja, weißt du, das, was du da beschreibst, ist richtig gut und ich stimme dem schon zu. So, Gegenrede wäre halt super, auch für die intern. Das wäre eigentlich ein Zeichen von ihren eigenen Prinzipien. Sie reden ja von Gegenrede, also sollten sie hier auch jemanden haben, der gegenredet und nicht so ein Vakuum haben. Aber ja, das, was du, wie du es beschrieben hast, hatte ich im Kopf so ein WWE-Match gehabt. Weißt du, kommt so mit so einem Klappstuhl auf die Bühne, so flamm. Ja, ne, ja, nee, ich würde ja auch jemanden, der vielleicht ein bisschen... Don Alfonso. Setzen wir doch Don Alfonso dazu. Also ja, jemand, der nicht schon irgendwie von vornherein mit einem Trollstallgeruch da reinkommt und einfach mal auch die Leute verteidigt und sagt, nee, das dürfen die. Wenn das nicht anders in dem Buch steht, dürfen die das. Du kannst doch eigentlich einfach nur einen Richter vom Bundesverfassungsgericht nehmen, der halt mit für die Meinungsdefinition, Meinungsfreiheit... Das am Ende die Werder sitzen. Ja, ne? Oh nein. Nicht ja, dass der Fischer da war, das war so ein bisschen der letzte Auftritt an einer echten kontroversen Figur sozusagen. Ne? Ja, danach haben sie auch gekreischt bis zum Abwinken. Ja, ist ja immer so. Ich meine, wir erinnern uns an die Bundeswehr und so weiter und so fort. Sobald da was kommt, was den Herrschaften auch nur... Also wenn wir jetzt da als Weltraumaffen unser Panel bekommen würden, würden wir da wahrscheinlich nicht hingehen können, weil wir vorher die plattformt und zerhackt würden, wenn wir... Eine Morddrohung überschüttet. Ja, oder eine Bombendrohung gegen das... Ich meine... Gegen unser Headquarter, meinst du? Nein, gegen die Veranstaltung, damit die nicht stattfindet. Gab es ja auch schon in der Vergangenheit von Gamergate. Also, das war schlimm. Naja, wir haben ja einen Zeugen hier. Der Abel war ja da, der musste das Gebäude ja verlassen. Okay. Ja. Abel, erzähl uns vom Gamergate. Ja, das haben wir schon 100-mal gemacht. Dann müssen wir ja. Aber das kann man alles nachlesen auf gamergateblog.de unter SJP Airplay. SPJ Airplay. Genau. SJW Airplay. SJW Airplay wäre eigentlich auch mal, nee, ist ganz in Englisch, der widerspricht unseren Titelregeln. Ja. War da eigentlich. Dabei spielen die auch alle nur mit der Luft. Luftgitarre. SJW Air Guitar Play. Das war die Republika 19. Ich habe eigentlich so komplett aus dem Kontext gerissen, keine Ahnung, worum es bei der Republika geht. Ich habe die 18 anderen Teile nicht gesehen. Aber es kann nicht wirklich gut sein. So, ich meine, es ist so Hate Speech, Cinematic Universe, all das ist gammelig. Die ersten Staffeln, die waren noch ganz interessant, weil es was Neues war. Aber irgendwann haben die halt auch sehr woke Showrunner gekriegt. Ja, da haben sie irgendwie alle möglichen Blogger und so weiter eingeladen und nicht irgendwie so Themen. Auch die haben die gleichen Leute, die damals schon halt diese Sitcom mit diesen Seeräubern an die Wand gefahren haben. Die haben dann später auch die Republik. Ist halt einfach so eine Franchise-Fatigue mittlerweile schon, ja. Aber der eine Typ da in der ersten Reihe, der da unten, der da so gerade klatscht, ich weiß nicht, ob das die Leute im Stream sehen, so, der ist sehr enthusiastisch dabei, seine Hände sind da richtig verzerrt im Bild zu sehen, wie er da richtig abgeht, Mann. Das sind keine Jazz-Hands, da wird richtig alles richtig eingehauen. Ja, ja. Und die Zuschauer immer das gleiche Phänomen, sobald der letzte Satz gesagt ist, springt die Meute auf und sucht das Weite. Vielleicht müssen die auch auf diese Vorträge. Das ja, ich denke auch. Mal, das ist wahrscheinlich teilweise relativ voll bei den beliebteren Sachen. War dieses Jahr wieder sehr voll wohl. Ich meine, Chris, ich würde vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Teilnehmer voll sind, aber ja, ich verstehe, was du sagen willst. Ja, die sind alle full of shit da teilweise. Aber das meinst du eigentlich nicht. Es gab doch früher sogar diese Veranstaltung, wo sie irgendwas gesoffen haben und dann irgendwie während dem Saufen weiter Bildungstrinken, ja. Genau. Aber habe ich dieses Mal gar nicht gesehen. Gab es das überhaupt? Da würde ich auch mal gerne als Kellner arbeiten auf der Veranstaltung oder so. Das klassische Geräusch dieses Jahr war halt die umfallende Mate-Tee-Flasche. Weil alle sind still, weil der Vortragende redet und irgendwo hinten macht Shepardy-Polter. Wisst ihr, so, das zeigt halt schon sehr hart Kontraste, so wenn Leute wie Mr. Bean ja, sagen können, hey, die Lösung für schlechte Sprache ist noch mehr Sprache. Nicht einfach nur irgendwie politisch motivierte Gegenrede, nein, einfach nur mehr Sprache und nicht weniger. Ja. Und wir uns jetzt mittlerweile schon da befinden, wo diese Leute buchstäblich einfach kapitulieren vor dem Ansturm von Sprache, der auf sie zukommt, ja. Und sich dann als Autorität noch irgendwie etablieren wollen gegen Hassrede, denke ich mir, ja, Leute, ihr habt doch wirklich einfach so Welten dazwischen, Alter. Das ist so krass. Ich weiß nicht, Mann. Ich bin lieber auf der Seite, die weiß, was Leute denken, anstatt dass sie Leute irgendwie, keine Ahnung, einschränkt darin. Ach. Das hinterlässt auch so ein bisschen das Gefühl, als wenn sie meinen, sie wären die einzigen, die wüssten, was jetzt recht oder korrekt Sprache ist oder nicht oder so. So. Ja, natürlich. Ja. Ja, nicht umsonst kommt ja die Hälfte von den neuen deutschen Medienmachern, die auch bereits diese journalistische Handreichung erstellt haben, wie man über die Migrationsgesellschaft zu reden hat. Mhm. Womit der erste Satz ist, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Also Leute, ja, vergesst nicht, geht in den Wald, solange er noch geöffnet ist und nicht irgendwie schließt, ja, weil wenn das so weitergeht, dann wird auch irgendwann der Wald geschlossen, ja. Die Bäume wollen doch auch mal schlafen, OPEX. Klar. Nicht immer. Aber ich habe gehört, man soll vielleicht sich sogar einen eigenen Wald dann machen, einfach. Ist der. Sprecht den Hass, seid ehrlich und frei. So läuft das dann in Zukunft dann auch, da müssen die Leute alle sich ihr Gehirn abends ausschalten lassen, damit die Linksliberalen in Ruhe schlafen können und nicht die ganze Zeit dann. Also ich glaube, es wäre einfach Linksliberalen das Gehirn auszuschalten, wenn sie auch scheiße, wenn wir wollen. Weißt du, die sollen fahren sich selbst ausprobieren, weißt du? Also wenn alle ihr Gehirn einschalten würden und es dann auch benutzen, im Gegensatz zu Beep, Bob, Beep, Beep, Standardantwort, Beep, Bob, Beep, Beep, hat mir No Hate Speech so beigebracht. Beep, Bob mag nicht clever sein. Beep, Bob, Beep, Beep. Haha, lustiger Spruch, den ich irgendwo gesehen habe, der nicht mehr lustig ist. Haha. Gott, oh Gott. Hehehe. Ja, lasst euch nicht entmutigen. Auch nicht von dem Scheiß, den wir euch zeigen. Lasst euch nicht gendern vor allem, das ist wichtig, ja. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Warum soll ich Apache-Helikopter zerschmettern, Abel? Das ist eine gute Frage. Die kämpfen für deine Freiheit. Ja, die Apache-Helikopter des Internets, das sind hier diese vier Leute da. Aber bevor jetzt jemand wieder Helikoptergeräusche macht, ich habe gesehen, als ich letzte Woche aus technischen Gründen nicht da war, hat jemand Helikoptergeräusche gemacht. Warum? Nein, das ich war's nicht. Ja, das Einzige, was der Mars sagen will, ist, sollen wir ein Soundboard einführen? Ich weiß es nicht. Das Windows ist die einzige Download Frage, die sich dabei stellt. Welcome-Affen-Soundboard, die unendliche. Welcome-Affen-Soundboard.com. Der erste Button wäre Abels Kulturmarxismus. Ich habe schon ein paar Sounds gesammelt, aber wer weiß, vielleicht so, da einmal mit Profis. Schreibt uns, was ihr wollt. Ja, das Weltraum auf dem Badewasser ist übrigens aus. Und wegen der vielen Nachfragen, also wir haben alle zusammen im Zuber gesessen. Ja. Weil die Leute gefragt haben, wie wir das dann hingekriegt haben und so. Aber es ist ausverkauft, könnt es leider nicht mehr bestellen. Wir denken über Weltraumaffen Pi nach, aber ich will es noch nicht bestätigen. Das Soundboard kann auch übrigens so aussehen, dass jeder einzelne Knopf einmal gedrückt den gesamten Sound von jedem Stream so abspielen wird, ohne Unterbrechung. 5 Stunden Soundboard, ja. Genau, ein 5 Stunden Soundboard, bitteschön. Das wäre cool. Das wäre echt mal ein cooles Soundboard. Ich stream's einfach nur in voller Länge. Wenn du Sachen ausschneidest, dann kannst du die ganze Sendung mit den Sounds bestreiten am Ende. Scheiße, oh, schon geil. Ich muss den Zuhörern nicht verraten. Ja, ja. Also schreibt der Renate schöne Grüße, sie hat's nötig. Ja, gibt. Oh. Ich höre was. Ich höre auch was. Ist das so ein Kanada? Das ist ein Helikopter im Anflug auf Stuttgart 21. Der landet im Tunnel. Ah. Kannst du auch so ein Geräusch einspielen von einem Kommunisten, der aus dem Helikopter geworfen wird? Oh. Ah. Nein, das ist zu würzig. Soundeffekt, der in jedem Videospiel drin ist. Dieses Ah! Oh! So immer der gleiche. Der Hermann oder wie ist der, ne? Ganz alter Audio-Soundfile. Ja, aber das muss man ja nicht unbedingt machen. Das wird jetzt ein bisschen zu weit. Ja. Aber Leute, lasst euch trotzdem nicht gendern. Ach, wir sind noch live. Bald. Das ist wichtig. Lasst euch nicht vom Baum erschlagen. Mhm. Ja. Rutscht nicht auf dem Bodenfrost aus. Und glaubt nicht, was der Lobo sagt. Auch nicht, was er in seiner neuesten Kolumne sagt. Der Mann. Was hat er denn gesagt in der Kolumne? Also machen wir Sonntag, ne? Machen wir Sonntag, ja. Das machen wir Sonntag und bis dahin verabschieden sich von euch eure Weltraumaffen. Die psychopolitische Bewegung im Ersten. Aber ohne Hate Speech. Im Ersten sieht man uns besser. Cyber-Metapolitik, macht es zu Hause unter der Bettdecke, bitte. Ja, gut. Metamemetischer Diskurs unter der Bettdecke. Mimi, Mimi. Das persönliche Haltung ist metapolitisch. Mimi, Adorno. Kulturmarxismus. Ciao, ciao. Moni. Heidegger. Heidegger. Stuart Hall. Bis.